Wiedersehen, Folge 4 heute mit Ziemlich Beste Freunde und Punch Drunk Love. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur vierten Folge von Siehle das an, unserem wunderschönen kleinen Filmpodcast. Mein Name ist Marius Huben. Mein Name ist Benedikt Smalun. Guten Tag. Guten Tag, Benedikt. Wie geht es dir? Wunderbar. Wie geht es dir? Mir geht's auch hervorragend. Wollen wir direkt, wir haben so viel zu besprechen, das ist nicht auszuhalten. Wollen wir so einfach wie direkt... das Wetter. Hihi. Nee, sollen wir direkt einfach loslegen? Ja, loslegen. Fangen wir an mit, wir haben so viel zu besprechen. Benedikt und ich haben, weiß ich nicht, ob wir es angekündigt haben, ich glaube, wir haben es angekündigt, haben Only God Forgives geguckt in der wunderschönen Lichtburg, beziehungsweise im Sabu in Essen. Das muss man echt loben eigentlich, bevor wir den Film loben. Das ist wunderschön, das Kino, das ist unglaublich. Die Lichtburg wird auch, glaube ich, echt regelmäßig zum schönsten Kino Deutschlands gewählt. Zu Recht. Zu Recht, ne? Es finden auch ab und zu mal so kleinere Premieren da statt, die nicht irgendwie in Berlin stattfinden. Aber ich hatte ja auch erwähnt, dass da mal die Deutschland-Premiere von Broken City Circle, oder wie der hieß? Broken Circle City? Broken Circle, was? Worüber reden wir? Irgendwas, Broken Circle. Keine Ahnung. Fand da auch statt, ich wollte hin und meine Freundin hat gesagt, ich will nicht auf irgendeine Premiere gehen, von der ich den Film nicht kenne. Und dann habe ich gesagt, na gut. Broken Circle Breakdown oder welcher? Genau der! Oh, den hätte ich da gerne gesehen. Oh, den habe ich in Köln gesehen. Oh. Aber das war auch ein super schönes Kino. Irgendwie Cine Nova oder so, das ist unglaublich. Naja, so, Only God Forgives, der neue Film von Nicolas Winding Refn mit Ryan Gosling. Von der Kritik ziemlich hart auseinandergenommen. Und im Nachhinein, also als ich den Film direkt gesehen habe, konnte ich es überhaupt nicht verstehen, aber jetzt, wo ich so langsam ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe, kann ich die Kritik, ich habe dann auch nochmal ein paar Kritiken gelesen, schon auch nachvollziehen. Ich will nicht sagen, der Film ist schlecht, das ist er bestimmt nicht, es ist ein super Erlebnis und es hat mir auch sehr gut gefallen, aber es ist wirklich kein Spitzenfilm. Also im Vergleich zu Drive ist er auf jeden Fall schlechter. Ich habe Drive nochmal gesehen und ich habe Only God Forgives auch nochmal oft Revue passieren lassen und mir diese Soundtrack-Dinger, die ich sehr großartig finde, nochmal angehört. Und die sind schon auch echt gut. Also, was sind die Kritikpunkte? Kritikpunkte sind im Groben und Ganzen keine Geschichte, was so natürlich nicht stimmt. Ja. Platter Symbolismus, was schon irgendwie richtig ist. Dann alles unsympathische Charaktere, stimmt auch. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Hirnlose Gewalt, stimmt auch. Und halt generell einfach, dass der Film nichts sagt. das war es im Großen und Ganzen. Es reicht ja auch schon, um schlechter als Film zu sein. Ich kann, wie gesagt, auch alles so gut wie nachvollziehen, aber ich finde ihn jetzt trotzdem, er ist auf jeden Fall sehenswert, es ist ein gutes Erlebnis. Was ich nicht verstehe, ist, dass am Ende des Films steht dann da irgendwie für alles, ich weiß nicht, wie man den Scheißnamen ausspricht, weil das sind so Namen, die liest du nur. Alessandro Jodorowsky, weiß ich nicht. Ich spreche jetzt einfach der Regisseur von El Topo. Was für mich keinen Sinn macht, weil den fand ich zum Beispiel deutlich besser als El Topo, weswegen mir wahrscheinlich irgendwie 17 Millionen Film-Nerds wahrscheinlich am liebsten die Nippel abreißen wollen. Aber das ist mir scheißegal, weil ich fand El Topo einfach nicht gut. Ich habe El Topo gesehen und ich war schwer enttäuscht. Ich habe ihn mir in Holland besorgt, weil hier darfst du... Ich weiß gar nicht, ob ich so über den reden. Ist mir auch scheißegal. El Topo hat mir nicht gefallen. Ich habe El Topo nicht gesehen. Ich kann da also nichts zu sagen. Es ist einfach... Nee. Aber wenn ich habe ja... Also, wir können ja ganz kurz über Nicolas Winding reden. Wir haben ja noch mehr Filme gesehen. Wir haben Pusher gesehen, die drei Filme. Richtig. Die sind natürlich, ja gut, da ist eine Geschichte und so, bla bla bla. Da ist aber Gewalt vorhanden. Ja. Auf jeden Fall, vor allem im dritten. Bronson und Valhalla Rising habe ich auch noch gesehen. Und Valhalla Rising zum Beispiel, von mir aus auch Bronson, das ist nicht so die Ultra-Geschichte. In Bronson hast du halt einen Gefängnistyp, der sich im Gefängnis prügelt. Und du hast dann als Regisseur die Aufgabe, jede Prügelei irgendwie anders zu gestalten, damit der Zuschauer nicht nach zwei Stück denkt, ja, wird's auch noch irgendwas oder so. Also, ne? So, das. Und Gewalt, von mir aus gehört die zu Nicolas Winding Refn. Und du kennst dich wahrscheinlich besser aus. Wie viele Rachefilme sind denn, also ist es ein Rachefilm, oder? Ja. Darauf können wir uns ja wohl einigen. Ja. Wie viele davon haben denn so eine Ultra-Geschichte und nicht so viel Gewalt oder so. Kennst du da irgendwelche noch? Also ich könnte jetzt ganz klassisch sagen, das ist einfach die Jungfrauenquelle von Bergman, mit der ja das ganze Rape and Revenge Genre losging. eine ziemlich, also auf jeden Fall in der Charakterentwicklung deutlich mehr zu bieten hat als Only God Forgives, aber es ist halt auch ein, ich weiß nicht, ob man die vergleichen muss. Bergman und Dreven. Macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Die wollen ja auch was ganz anderes, beide. Also ich denke, das, was er da wollte, hat er ja auch erreicht. Und wenn die Kritiker das nicht gut finden, ist das ja die Sache der Kritiker. Also ich finde den Film auf jeden Fall nach wie vor sehr, sehr schön. Schön. Schön, ja. Ist eine interessante Art, das auszudrücken. Also, nein. Ich habe auch nichts gegen Gewalt. Ich hätte mir, wie gesagt, wir haben ja nachdem wir den Film gesehen haben, darüber schon gesprochen, ich hätte mir ein paar Sachen expliziter gewünscht. Von ja, der ich Darstellung. Glaub, der ist aber auch echt allein. Ich fand's schon, ich fand das schon ja, recht. Links neben mir haben alle immer schön zusammengezuckt, die ganzen Frauen. Es war total da. Herrlich, ja. Es saßen, wir waren in der letzten Reihe und ich hatte links neben mir noch genau 4 Plätze frei und die wurden dann interessanterweise von 4 Mädchen besetzt. Es waren überhaupt viele Mädchen da. Es waren also sehr, Ryan Gosling es hat da liegt, sehr viel. Glaube ich, auch echt an Ryan Gosling, wirklich, weil ich habe auch vorher zufällig, bevor ich einen anderen Film gesehen habe, über den ich gleich noch rede, mit 2 Frauen geredet, die wollten den echt beide gucken, nur weil Ryan Gosling mitspielt. Und die haben auch vorher Place Beyond the Pines geguckt, weil Ryan Gosling mitspielt und haben beide gesagt, ja, ich fand den auch scheiße. Also wenn Leute da reingehen, um Ryan Gosling zu sehen, was ich natürlich auch mache als Fan, dann kann ich auch verstehen, wenn die enttäuscht werden und den Film nachher nicht gut finden. Ja, durchaus. War der eigentlich oben ohne? Ich glaube nicht. Nee, ne? Er war diesmal nicht oben ohne. Ich glaube, er hatte auch keinen Zahnstocher oder so im Mund. Nee. Ich meine, Place Beyond the Pines geht ja los mit Ryan Gosling oben ohne. Das ist direkt schon. Nee, aber der war nicht oben. Der hatte die T-Shirt-Ärmel immer so hochgekrempelt, das ist mir aufgefallen. Also die T-Shirt-Ärmel waren immer hochgerollt, damit die Muskeln ein bisschen besser zur Geltung kommen. Aber ja, oben ohne war er nicht. Ich auch gerne, wenn ich ein Hemd anhab. Schön eng alles und die Blutgefäße abschnüren. Nein, also visuell war der Film ja auf jeden Fall, man könnte sagen, atemberaubend. Das auf jeden Fall. Mit Licht und sehr viel Schatten, ja. Was da gespielt wurde, das war auf jeden Fall. Also visuell kann man, denke ich, nicht sagen. Hat auch kein Kritiker was gegen gesagt. Der Punkt, der immer kritisiert wurde, war ja irgendwie Style over Substance. Was ich nicht mal unbedingt, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich stimmt. Ich glaube, der hat sich wirklich schon viel dabei gedacht. Es gibt auch Leute, die das Originalskript gelesen haben und da wurden dann natürlich auch Sachen rausgenommen, ist ja immer so. Und ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber da geht es tatsächlich wohl um Engel und so ein Scheiß eigentlich. Wenn man hinter den Symbolismus steigt, der schon auch recht platt ist, vielleicht ist deswegen auch an... Wie ist dieser Kritikpunkt denn gemeint mit dem platten Symbolismus? Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt sage, ob das zu viel spoilert. Okay, ja, dann müssen wir irgendwann nochmal darüber reden. Kann ich immer so, ja, wirklich. Aber es ist wohl echt, wenn du dir das so durchliest, dann, ich weiß nicht. Hast du zum Beispiel Donnie Darko, ne? Ja. Hast du dir davon mal die Erklärung durchgelesen? Welche? Die wohl auch im Director's Cut vorkommt, quasi. Ich weiß nicht, ob ich die gelesen habe, ich weiß auch nicht mehr, welche Version ich gesehen habe, ob ich die Kinofassung oder die andere. Ich glaube, ich habe die vom Regisseur in den Intendierte gesehen, ach so. Wo diese Tagebuch oder was da ja, genau. Vorhanden ist, die nachher weniger Interpretation zulässt. Ja, ja, ich richtig. Ich glaube, dass ich das gesehen habe. Ja, das ist der Director's Cut. Ich habe nämlich die Kinofassung gesehen und fand das halt schön kryptisch alles, ein bisschen verwirrend, viel, viel Freiraum zur Interpretation und dann bin ich auf die Internetseite gegangen, wo dann quasi der Kram steht, der in dem Director's Cut wohl intendiert war. Und ich war total enttäuscht, weil die Erklärung einfach, es ist so lahm. Es ist so lahm. Sind aber wohl viele nachher gewesen. Ja, glaube ich. Glaube ich sofort. War auch echt nicht, das hat auch viel kaputt gemacht. Und im Prinzip ist es bei dem Film auch so. Wenn du dir den Film anguckst, ohne auf den Symbolismus zu achten, einfach als eine simple Geschichte mit schöner Optik, und ich finde es auch jetzt nicht super schlecht gespielt, ich finde die Charaktere ganz interessant, dann ist er wahrscheinlich besser, ja. Auf jeden Fall aus meiner Sicht, ist er besser, als wenn man in den Symbolismus einsteigt. Ja, wobei wir zu den Charakteren vielleicht noch sagen müssen, ich finde die, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, Thompson oder so, die Mutter von Ryan Gosling gespielt hat, ja. Fand ich am besten in dem Film. Ja, aber die war eigentlich, weil das so also überspielt. Ich wollte gerade sagen, es war überspielt und übertrieben und weiß ich nicht. Aber herrlich. Man die Dinger Karikaturen und so, aber es war wunderschön. Es war wirklich wunderbar. Also der erste Auftritt von ihr war doch der an der Rezeption, an der Hotelrezeption. Und das ist großartig. Sie nimmt das gesamte, mit ihrem Spiel nimmt sie den gesamten Raum ein, nur mit ihrem Gesicht. Auf die Art, wie sie guckt, das ist fantastisch. Es ist, glaube ich, auch, wenn das nicht drin vorkommen würde, dieser Humor, der jetzt weiß ich nicht, ob der beabsichtigt ist unbedingt, dann wäre das ein sehr, sehr düsterer Film. Dann könnte ich auch die Gewaltvorwürfe, was weiß ich da, verstehen. Aber so, nee. Also es ist auch so noch ein recht düsterer Film, finde ich. Aber mit hellen Momenten. Ja, nee. Gut, haben wir sonst noch was zu dem zu sagen oder sollen wir direkt weiter zum... Nee, aber wenn man jetzt ins Kino gehen würde und die Wahl hätte zwischen, ich sag jetzt mal, Pacific Rim, The Purge und Only God Forgives, würde ich lieber dreimal, okay, vielleicht überzeugst du mich gleich noch von Pacific Rim und danach können wir noch über Purge reden, aber Only God Forgives würde ich auf jeden Fall mir angucken. Ich habe keine Ahnung, wenn du mich jetzt so fragen würdest, ob ich lieber nochmal Pacific Rim gucken wollen würde oder Only God Forgives, dann müsste ich wirklich nachdenken. Ich kann es dir nicht sagen. So ist es nämlich. Weil Pacific Rim ist klasse. Reden wir doch über Pacific Rim. Oh, Pacific Rim. nach Only God Forgives, das ist eigentlich relativ interessant, habe ich noch zu Bellic gesagt, als wir so auf dem Weg, also er hat vor meiner Wohnung geparkt und wenn man zu meiner Wohnung geht, kommt man direkt am Cinemax vorbei. Habe ich noch gesagt, soll man nicht noch Pacific Rim gucken gehen? Und da hat er gesagt, nein, ich kann mir doch jetzt nicht nach so einem Kunstfilm so eine Grütze ansehen. Grütze habe ich nicht gesagt. Ich musste auch nach Hause und so. Ich bin der große Cineast Benedikt. Ja, ich brauche Ästhetik. Oh, weißt du, das ist fucking Guillermo del Toro, der hat auch große, das ist ein Pan's Labyrinth, das ist ein international anerkannter, vielleicht der anerkannteste Fantasy-Streifen. So Kunst, ist ja auch egal. Aber Pacific Rim war absolut großartig und er war so dämlich. eine so tolle Art. Jeder Dialog in dem Film war absolut miserabel schlecht. Aber jedes Klischee, das man sich vorstellen kann, wurde erfüllt. Nicht nur vom westlichen Actionkino. Nein, nein! Aufgrund der ganzen Thematik hat man auch noch alle Klischees des asiatischen Actionkinos mit reingeholt und vom asiatischen Anime. Es ist fantastisch. Kurz zur Story. Okay. Das Tolle am Film ist zum Beispiel, es geht los und in den ersten 5 Minuten wird die gesamte Vorgeschichte, die wahrscheinlich überall sonst einen ganzen Film eingenommen hätte, in 3 Minuten abgehakt. Das ist quasi auch der ganze Trailer. Die ersten 5 Minuten ist der Trailer. Wenn du den Trailer anguckst, spoilerst du dir nichts. Das sind die ersten paar Minuten. Es ist klasse. Es geht darum, dass im Pazifischen Ozean sich ein Dimensionsportal geöffnet hat. Wer kennt es nicht? Ja, das passiert wirklich sehr häufig, das ist ein ernstzunehmendes Problem, da gibt's auch diese ganzen, gibt's hier, auf D-Max kommen doch immer diese ganzen Sendungen von den Männern, die auf den Schiffen über den Pazifik, ne? Ja, ständig die Ahnung. Probleme mit den Dimensionsportalen, ist schlimm, hat niemand ganz spezial gehört, zu. Die sind auch in Badewannen oft. Nee, das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, habe ich noch nichts drüber. Müssen wir mal Galileo Mystery fragen. Ja, nee, ist denke ich auch dann in dem Fall eine zuverlässige Quelle. Ha, Quelle, verstehst du? Ja, egal, so. Dimensionsportal öffnet sich und aus diesem Dimensionsportal kommt irgendwann so ein riesiges Seemonstervieh, also Godzilla-mäßig raus und zerstört einfach, ich glaube, New York. Ist gar nicht so wichtig. Nicht L.A.? Ich weiß es nicht, irgendeine amerikanische Stadt. Zerstört und die kämpfen dann dagegen an mit ganz viel Zeug und dann besiegen sie es auch irgendwie und dachten so... Oh je, Mine, das war ganz schön schlimm. Man macht es halt so, wie man das immer macht nach so einer riesigen Katastrophe. Man macht Denkmäler, man denkt ein bisschen drüber nach und dann hat sich die ganze Sache ja schon gegessen. So, dummerweise, zack, paar Monate später, glaube ich, oder paar Wochen sogar, kommt das nächste Monster raus und macht die nächste Stadt kalt. So, dann machen die dasselbe Prozedere nochmal durch und dann kommt aber das nächste Monster und irgendwie fällt denen auf, scheiße. Mit unseren konventionellen Waffen kommen wir nicht dagegen an. Die sind wirklich riesig. Die sind deutlich größer als Hochhäuser. Das sind, glaube ich, die größten Filmmonster, die ich jemals gesehen habe. Okay. Und auf jeden Fall so im Realfilm. Und dann kommen die halt relativ schnell auf die deutlich doch sehr pragmatische Lösung, wir machen einfach mindestens genauso große Kampfroboter. Liegt auf jeden Fall nah. Die wir dann irgendwie neuronal mit dem Piloten verbinden, damit die auch vernünftig steuern können. Und die kämpfen dann dagegen. Dann ist denen aber auch gefallen, dass ein Pilot das ganze Ding nicht handeln kann. Das ist natürlich sehr, ich meine, das ist ja auch ein Riesenteil, ne? Das ist eine Menge Verantwortung, die du auch trägst, aber es ist auch einfach vom Gehirn nicht zu leisten. Du kriegst dann so krasses Nasenbluten und dein Hirn setzt einfach aus und weiß ich nicht, was da alles passiert ist, auf jeden Fall nicht so gut für dich. Also machen die das so, dass die eben zwei Piloten für das Ding einsetzen. Wie genau das funktioniert, wird nie erklärt. Es ist auch am Anfang hat man das Gefühl, der linke Pilot kontrolliert die linke Seite des Roboters und der rechte Pilot die rechte Seite, weil da gab es auch irgendwie so Dialogversatzstücke, die dann irgendwie gesagt haben, so, du musst dich jetzt um den anderen Garten kümmern, keine Ahnung. Aber es macht auch alles keinen Sinn, weil auf einmal kümmern die sich doch um andere Sachen. Genauso wenig, also die haben dann so eine mentale Verbindung. Und aufgrund dieser mentalen Verbindung geht das auch nur zwischen Leuten, die sich irgendwie nahestehen. Also es muss funktionieren, die müssen irgendwie aufeinander eingespielt sein. Brüder funktionieren da ganz toll, Vater, Sohn, irgendwie Verwandte oder eben andere Leute, die irgendwie gut aufeinander eingespielt sind. Glaubst du, dass wir so einen Roboter steuern können? Nein, das auf gar keinen Fall. Glaube ich auch nicht. So, das ist halt die Geschichte. Und es fängt dann damit an, dass unser Protagonist, der furchtbar unsympathisch ist, also wirklich, das ist einfach nur so ein blöder, so wie du dir so einen Highschool Footballspieler, beliebten Kerl vorstellst. Der ist durchtrainiert. Die fangen übrigens an mit ihm oben ohne. Mit ihm oben ohne. Und sein Bruder, der nicht oben ohne schläft, weil er aber auch nicht so durchtrainiert ist. Aber so funktioniert das halt. Dann kämpfen die halt, dann kriegen die auf einmal Alarm. Die müssen in ihren... das Beste ist, die Kampfroboter heißen Jäger. Also das überall im gesamten im internationalen Raum heißen die immer Jäger. Das ist auch so ein Anime-Ding. Weißt du, du hast da unglaublich oft irgendwelche deutschen Namen. Es ist auch so krass abgekupfert von Neon Genesis Evangelion, das ist nicht mehr feierlich stellenweise. Ich komme auch nicht umhin, immer daran zu denken, wenn ich mir das irgendwie vorstelle. Das ist so wahnsinnig. Ich kann schon verstehen, dass da eine Menge Leute sich aufgeregt haben. Das war so nah dran, das ist totaler Wahnsinn. Naja, jedenfalls brauchst du halt diese zwei Leute, die das Ding steuern und die müssen irgendwie vernünftige Verbindung haben. Was dann aber auch sofort keinen Sinn mehr macht, weil im ersten Kampf gegen einen Kaiju, die Dinger heißen Kaiju, so Monsterfilme heißen auch Kaiju-Filme, es ist voller irgendwelche Referenzen zu anderen Sachen, das ist total toll. Im ersten Kampf, den wir sehen, ist das Vieh nämlich auf einmal zu stark, zerfetzt den Jäger, der irgendwie Gypsy Danger heißt, auf den Rassismus muss ich auch noch zu sprechen kommen. Was zur Hölle? Zerfetzt den komplett, reißt die Seite vom Kopf auf, die sitzen auch im Kopf, ich weiß nicht, warum die im Kopf sitzen, reißt die Seite vom Kopf auf und fetzt einfach mal den Bruder mit der Schnauze komplett da raus. So, der Protagonist sitzt da jetzt alleine drin und muss irgendwie wegkommen. Und ich weiß nicht mal, wie genau der das schafft. Die haben so eine Plasmakanone, die manchmal eine Minute zum Aufladen braucht, manchmal nur 10 Sekunden. Dann glaube ich, ich weiß es echt nicht mehr, es passiert so viel, fetzt er den Kaiju noch weg. Und schafft es dann irgendwie, keine Ahnung wie, doch noch den alleine zu steuern. Den alleine zu steuern. Und dann sehen wir halt so, dass dieses ganze Jägerprogramm irgendwie nicht so viel gebracht hat und dann abgeschafft wird vom Militär gegen, und das ist so toll, gegen die nächstbeste Möglichkeit, die sie sich ausgedacht haben, neben dem Jägerprogramm, war das sogenannte Küstenmauerprogramm. Als ich das gehört habe, habe ich mich zu meinem Begleiter, der mit im Kino war, der nicht du warst, Benedikt, denn du wolltest den Film ja nicht gucken, habe ich umgedreht und zu ihm gesagt, wenn das Küstenmauerprojekt wirklich nur eine riesige Mauer an der Küste ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine bessere Idee ist. Schnitt zur nächsten Szene und man sieht, dass unser ehemaliger Held im Küstenmauerprojekt jetzt ein Arbeiter ist, der nur noch für Essensmarken arbeitet. Und es ist tatsächlich eine riesige Mauer, die sich an der Küste hochzieht. Irgendwie so, 30 Meter breit ist und mit Stahl, keine Ahnung. So, und er arbeitet da und keine 5 Minuten später kommt so ein Nachrichtenbericht von, ich glaube, Sydney. Und in dem Nachrichtenbericht wird halt darüber geredet, dass in Sydney gerade ein Kaiju einfach durch die Mauer bricht, als wäre es nichts. Und sie stehen da alle, gucken diesen Bericht und denken sich, oh. Und dann sieht man aber im Nachrichtenbericht, wie gerade wieder ein Jäger kommt, der den Kaiju dann voll auseinander nimmt. Und dann haben auf einmal wieder alle Vertrauen in dieses Jägerprojekt, das jetzt aber so eine Art Rebellenprojekt ist. Und auf einmal kommt der sehr sympathische Generaltyp und versucht ihn halt wieder dazu zu kriegen, den alten Jäger zu steuern, weil sie den wohl wieder hingekriegt haben. Es ist großartig. Also die Dialoge sind so miserabel. Es gibt so eine Szene, da versuchen sie einen neuen Partner für ihn zu finden und sie finden das heraus, indem die irgendwie so ganz komische Kämpfe haben mit Stöcken. Dann treten immer eins Mano e Mano die Leute gegeneinander an, also alle gegen den Protagonisten. Der übrigens genauso aussieht wie so ein anderer Kerl und ich konnte die eine Weile echt nicht auseinanderhalten. Ich habe gedacht, das liegt irgendwie an meiner Gesichtsblindheit, aber es geht wohl eine Menge Leuten so. Und die kämpfen dann halt so gegeneinander und er sagt so Sachen wie, denk dran, das ist kein Kampf, das ist ein Dialog. Das heißt aber nicht, dass ich mich zurückhalten werde. Was überhaupt keinen Sinn macht. Beim Capoeira hat man auch einen Dialog für gewählt. Ja, schön. Hält man sich denn dann zurück? Irgendwie? Was? Man hält sich so lange zurück, bis der andere einen nervt und dann rastet man aus. Ja, aber die kämpfen mit Stöcken. Im Capoeira kämpfst du nicht mit Stöcken. Siehst du, das ist was ganz anderes. Aber ab und zu mit Macheten. Also, ja, doch auch mit Stöcken. Makulele heißt es dann. Ist der Stocktanz. Ist egal. Mach weiter. Ja, viel mehr muss ich auch echt nicht sagen. Also, die Action ist großartig. Die Kämpfe von den Jägern. Ach ja, ich wollte noch auf den Rassismus zu sprechen kommen. Das ist so wahnsinnig. Es gibt so ein komisches osteuropäisches Jägerteam. Du lernst dann auch ganz viele verschiedene Jäger kennen. Es gibt ein japanisches Jägerteam. Die sind irgendwie zu dritt. Deren Jäger hat 3 Arme. Es gibt so ein osteuropäisches Jägerteam. Die sind strohblond und reden sehr wenig und haben den ältesten, aber effizientesten Jäger, der einfach nur allen auf die Schnauze haut. Der hat nichts anderes zu tun als den, also die haben alle irgendwie so verschiedene Spezialsachen. Die sehen auch wunderbar aus. Also das Jägerdesign ist total krass. Was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass das Monster-Design großartig ist. Also es ist weitgehend, es ist viel, viel, viel verschiedene Arten von Monstern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das erste Monster eine Anlehnung war an Gairon. Das ist so ein Monster, das in Gamera gegen Gairon kämpft Gamera gegen. Das ist halt so ein Vieh, das hat als Kopf ein Messer. So eine Klinge. Ja. Das, weiß nicht, hab das ich sieht die... aber in Neon Geon Evangelion Dingens, wie heißt das, Neon Genesis? Ich krieg den Namen nie hin. Das Neon Genesis. Auch so ein Viech mit so einem Ding auf dem Kopf. Ja, vielleicht sind die auch alle an Gairon angelehnt. Aber ich habe auch nachgeguckt, das Vieh, das ich meine, heißt auch Nifet. Also kann schon gut sein, dass es an Gairon angelehnt ist. Und das hat mir so gut gefallen. Die sahen alle wunderbar aus. Ganz im Gegensatz zu dem Scheißmonster in Cloverfield. Das ist einfach außer wie nichts. Das hatte null... Ich meine, gut, das siehst ja auch nur eine Sekunde ist ja komplett. Auch shaky. Ja, also das Monster in Cloverfield war kacke. Die Monster da sind wirklich gut. Und es gibt auch so Stellen, der Soundtrack ist auch super, weil es gibt... Der Soundtrack oder die Soundeffekte? Nein, der Soundtrack. Also die Lieder? Ja, weil okay. es gibt halt auch so Stellen, also für die meisten Teile des Films ist es halt so total generischer Hollywood-Soundtrack. Es gibt wirklich Stellen, wenn die Monster so richtig ausrasten, da kommt auf einmal diese Godzilla-Posaune und dieses aus dem Nichts, das passt überhaupt nicht rein. Aber es ist wunderbar. Es ist wirklich, und die Jäger hauen den Kaiju auch einfach mitten ins Gesicht, mit der Faust ins Gesicht. Das ist offensichtlich das Effektivste, was du mit einem Riesenroboter machen kannst. Also die warten erstmal, bis es nicht mehr geht mit den ganzen anderen Waffen. Vorher hauen die den einfach nur ins Gesicht mit der Faust. Das ist so toll. Und verschiedene von, es gibt so eine Stelle, da greift er so ein paar Container und macht so einen Bud Spencer von beiden Seiten ins Gesicht. Das ist doch schön. Nee, die Action ist wirklich großartig. Und es ist so lächerlich, es ist so übertrieben, es ist so hohl. Es war wunderbar. also mehr möchte ich nicht sagen. Ach, es gibt auch einen total schlimmen deutschen Professor, der der hinkt so und ist total auf die Regeln fixiert und achtet natürlich darauf, dass alles natürlich. Es ist wunderbar gewesen. Ich war so begeistert. Ich hatte lange schon nicht mehr so viel Spaß. Ich fand den so, was Popcorn, Action-Kino angeht, deutlich besser als Avengers zum Beispiel. Mhm. Was möglicherweise aber auch einfach an meiner Affinität für riesige Monster liegt. Ich denke, als Monsterfilm-Fan ist man auf jeden Fall nicht enttäuscht. Was von einem amerikanischen Film schon eine Menge heißt. Ja, klingt auch auf jeden Fall so, als könnte man sich den gut mit irgendwie ein paar Leuten angucken, jetzt zu Hause oder im Kino. Weiß ich nicht, ob man zu Hause auch noch diese lustigen Sounddinger da hinkriegt mit seinen Boxen. Das ist auf jeden Fall. Ich habe ihn leider in 3D gesehen. Das war echt nicht so gut. Okay. Also man hat teilweise, ich weiß auch nicht, was 3D bringen soll. Ich soll irgendwie die Räumlichkeit erhöhen. Es gab jetzt auch nicht so viele Effekte, wo das irgendwie aus dem Bild rausragt, was ich nicht weiß, warum. Warum wird das eigentlich in so wenig 3D-Filmen gemacht? Also wenn ich einen 3D-Film zum Beispiel im Phantasialand gucken gehe, dann ist das Tollste immer, dann ist das Allertollste immer, wenn das irgendwas aus dem Bild rauskommt. Dafür gehe ich da rein, ja? Aber warum macht man das denn das nicht mit dem... Ja, das machen ja nur so Filme wie Resident Evil oder so, wo dir dann andauernd irgendwelche Ninja-Sterne ins Gesicht geschmissen werden. Und ja, ist doch klasse! Ja, aber nee, dann legt der Film das ja nur darauf aus. Der Film an sich, ohne 3D wäre Resident Evil nicht gut gewesen. Tim und Struppi hingegen, das fand ich war gutes 3D, weil die da einfach mit Tiefenschärfe und so gearbeitet haben und nicht die anderen. Ja, aber wir reden hier von Pacific Rim. Der hätte gut damit leben können, dass immer zwei, drei Sekunden irgendwas rausragt. Irgendwie so ein Monsterschädel, der ein bisschen rausguckt oder was weiß ich. Aber was auch total toll ist, wie sie damit umgehen mit den toten Monstern, weil die sind ja zu riesig, als dass du die wegschaffen könntest und dann siehst du halt, wie die einfach um die Knochen und so weiter Gebäude rumbauen. Das sieht man ganz toll, weil irgendwo gibt's so eine Stelle in Hongkong, da, naja. Ist auf jeden Fall ist eine Menge Spaß. Ich möchte nicht sagen, es ist ein guter Film, weil das wäre einfach, würden die Leute nachher nachjagen und sagen, du hast gesagt, das ist ein Spitzenfilm, aber eigentlich war er nur... Ja, aber du kannst ja weiß, Prämissen dranhängen, wenn du sagst, du willst Action, du gehst mit Freunden da rein, ihr redet während dem Film über den Film und lacht und habt eine gute Zeit und guckt den einmal und fertig. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob man nicht doch tatsächlich ein Monsterfilm-Fan sein muss, um den zu mögen. Was ich ja nicht sagen kann, weil ich den auch nur ich habe den gesehen und mit einem anderen Monsterfilm-Fan. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie du den fändest. Wenn ich ihn irgendwann sehe, kann ich es dir sagen. Obwohl Neon Genesis Evangelion hat dir gefallen, ne? Ja, bis auf das Ende. Ja gut, das aber das ist auch eine Sache für sich. Habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube ja, ist scheißegal, ich erzähle es nochmal. Ein Kumpel von mir, bevor ich das gesehen habe, das ist auch schon eine ganze Zeit lang her, dass ich das gesehen habe, und er hat es vorher schon gesehen und ich habe gesagt, ich verstehe das irgendwie alles nicht. Und er guckt mich an und sagt nur, ja, warte bis auf die letzten zwei Folgen, da wird alles aufgeklärt. Was für eine miese Drecksau das ist, ne? Ach ja. Aber es gibt ja noch diesen Film End of Evangelion, und dem wird ja alles irgendwie aufgeklärt. Den muss ich noch sehen. Aber ich meine, ja gut, Evangelion mag man ja auch nicht unbedingt wegen den Monstern und der Action. Da geht es ja mehr um andere Sachen. Ich auch nicht. Also diese psychologische... Ja, genau. Ne? Und so. Ja, das ist das, warum man den Film mag. Ja, okay, sagen wir, es muss nicht unbedingt sein, wenn du Evangelion magst, dass du den magst. Ich mochte ihn auf jeden Fall. Jetzt habe ich über den schon länger geredet, als wir über Only God Forgives geredet haben. Würdest du denn, in welchen würdest du denn am ehesten nochmal sehen? Boah, ich kann es dir echt nicht sagen. Ich glaube beide. Es kommt auf die Stimmung an. Ja. Einfach auch. Wenn man muss, glaube ich, schon in einer anderen Stimmung sein, um Only God Forgives zu gucken oder Pacific Rim. Und auch in anderer Gesellschaft. Also je nachdem, wer da ist, gucke ich halt lieber, ich weiß auch nicht, ob ich weiß auch nicht, welchen ich mir eher kaufen würde auf Blu-ray. Kaufen würde ich, glaube ich, also ich habe den anderen natürlich nicht gesehen, bla bla bla, Only God Forgives würde ich mir, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich mir ihn holen möchte, aber wenn, würde ich ihn. Also das ist, glaube ich, auch so ein Film, den man dann besser alleine nochmal guckt. Oder irgendwie, wobei ich das Publikum noch mal kurz loben muss in Essen, die waren wirklich absolut still. Und der Film hat auch schön stille Elemente wieder. Und dann war es einfach ruhig im Film. Du hast kein Popcorn gehört, du hast kein Flüstern von irgendwelchen Leuten gehört. Das war sehr schön. Oh, und du hast dich während der Trailer so über die Leute aufgeregt. Ich habe mich auch über die Trailer-Lautstärke aufgeregt und so, aber das wurde alles richtig gemacht. Also es war auf jeden Fall eine gute Vorstellung, weil ich glaube, wenn du da mit einem falschen Publikum sitzt, wird der Film schlechter, als er eigentlich ist. Es war auch echt erstaunlich voll, ne? Ich glaube, das Kino, ich meine... Also es war kein super großer Kinosaal, nee. Aber es war gut gefüllt auf jeden Fall. Sag mal, ich glaube 150 Plätze und die waren schon proppevoll. Ja, was man nicht, wir haben den, oder so waren da, ja, ich meine, wir haben den im O-Ton gesehen. Das muss man ja dazu sagen eigentlich. Das ist ja jetzt nicht, ich weiß nicht, ob das ein Publikumsmagnet ist oder nicht. Ich gucke ja Filme nicht so häufig zuerst so und dann so, aber naja, war schon gut voll. Also ich glaube, der ist, Drive wird deutlich erfolgreicher gewesen sein, aber ich weiß noch nicht, welcher teurer war. Ist ja auch nicht so wichtig. Pacific Rim hat auf jeden Fall nicht die Erwartungen getroffen. Das ist ein bisschen traurig. Es gibt keinen zweiten Teil. Gibt keinen zweiten? Nee, das wahrscheinlich aber, nicht. Es gibt so viele Transformers, da könntest du auch noch ein bisschen... Ja, Transformers ist auch deutlich erfolgreicher gewesen als Pacific Rim. Der ist so gerade dabei, schwarze Zahlen zu schreiben. Zu Unrecht Transformers. Aber das ist noch eine andere Geschichte. So, ja. Wenn wir jetzt zwei Filme haben, die man sich gerne angucken kann, dann berichte ich jetzt ganz kurz noch von einem, den man sich am besten nicht anguckt. Und zwar The Purge. Die Säuberung, wie auch immer auf Deutsch heißt, ich weiß nicht, ob ich letztes Mal erwähnt habe, dass ich die Prämisse und das Konzept und was auch immer interessant finde. Ja, hast du erwähnt und ich habe gesagt, bist du sicher? Und du hast gesagt, ja. Ja, finde ich auch noch nach wie vor. Der Film ist nur überhaupt nicht drauf eingegangen. Also das, ich fasse mich jetzt kurz, die Cersei aus Game of Thrones ist dabei, wie heißt sie, Lena Headey und so, die schon mal am besten keine Mutter spielen sollte, die ihre Kinder gern hat oder so, das ist eine andere Geschichte. Nach 5 Minuten ungefähr, vielleicht ist es auch nach 3, sieht man, wie die irgendwie Kekse bekommt von irgendeiner Nachbarin aus 2 verschiedenen Kameraeinstellungen und in einer sind die Haare anders als in der davor und dann springen wir wieder zurück. Und da war ich schon raus aus dem Film. Und dann, also das Konzept ist, dass einmal im Jahr 12 Stunden lang oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau, jedes Verbrechen erlaubt ist und so und die Leute können sich säubern und ihre Seelen reinigen. Und diesen ganzen Scheiß, das so, das ist, es wird nicht erklärt, warum das so ist, warum das, also angeblich hat es Amerika gerettet und so und die Verbrechenszahlen sind jetzt so niedrig wie noch nie. Und aber so. Auch nur, wenn man die Verbrechenszahlen von der Nacht nicht mitzählt, oder? Ja, ist ja illegal alles in der Nacht. Ach so, ja, stimmt, dann sind es ja keine Verbrechen. Quasi nicht mitgezählt. Und total clever. Das ist, also wenn man, nee, tut es euch einfach nicht an. Allein das Technische, wenn das Technische okay gewesen wäre, hätte ich mich schon nur halb so wenig aufgeregt. Diese Kameraeinstellung ganz am Anfang hat mich schon rausgemacht. Ich hasse es, wenn in Filmen geschossen wird und die Muzzle-Flash-Dinger so unrealistisch sind, dass ich das mit After Effects besser zeichnen kann. Das was, ist, sind, was ist was? Wenn ist, du was? Eine Pistole schießt und da ist das Mündungsfeuer und so und das sieht teilweise mega unrealistisch aus in Filmen. Aha. Also fast immer so. Ne? Wenn man von mir aus noch nie eine Pistole geschossen hat oder gesehen hat, wie das theoretisch in echt aussieht, dann achtet man da vielleicht nicht drauf. Ich achte da drauf und das sieht einfach so unrealistisch aus. Das ist so. Jetzt sag aber auch bitte mal, wo du mit Pistolen geschossen hast, sonst kriegen die Leute Angst. Bei der Bundeswehr. In meinem Garten jage ich Eichhörnchen. Ich hab natürlich so Leute wie ich, die regelmäßig mit Waffen. Ne? Nein, nein, nein. Alles unter Aufsicht und so. Keine Sorge. Nee, also das ist immer ein Faktor. Bei The Shield zum Beispiel ist das in der Serie alles schön realistisch oder End of Watch, wenn man im Film bleiben möchte. Da ist das sehr schön dargestellt und da einfach nicht. Also das ist ein schönes Konzept, aber total Murks. Ethan Hawke spielt mit, wenn man Ethan Hawke-Fan ist von mir aus. Der ja in Before Midnight und so. Ja, ganz genau. Ne? Offensichtlich besser zu sein scheint. Also das war, nee. Nee. Ja, aber warum? Also, du hast jetzt nur gesagt, dass es irgendwie darum geht, dass es einmal legal ist, aber das kann ja nicht die ganze Geschichte sein. Ja, doch, du hast dieses Setting quasi. Und also, der Protagonist ist verkauft so Sicherheitsdinger für Häuser. Irgendwie so, weiß ich nicht, Gitter, die runterfahren und Stahlwände, die sich da aufrichten und halt so ein, wie nennt man das denn? Sicherheitstechnik-Typ. Ist der und der ist Ja, der verkauft halt Sicherheitssysteme in der Nachbarschaft und an andere Leute und so. Und dann kommt diese Nacht da, 19 Uhr, abends bis 7 Uhr morgens beginnt diese Nacht halt und der fährt seinen Dingen da hoch und alle sind sicher im Haus. Und dann ist da der Sohn, der irgendeine Krankheit hat oder was weiß ich, der muss irgendwie auf seinen Blutdruck achten, aber warum wird auch nicht erwähnt und so. Und dann atmet er zweimal schnell und alle kriegen direkt Panik. Ich weiß überhaupt nicht warum, vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen. Und er sieht halt draußen, wie irgendein komischer Penner oder so von der Straße da verprügelt wurde und nach Hilfe schreit und niemand macht die Tür auf. Und er macht die Tür auf und dann nimmt das Unheil natürlich seinen Lauf, weil die jetzt irgendein Fremden Haus haben. Und dann kommen Leute, die wollen, dass ihnen der Fremde ausgeliefert wird, damit die ihre Reinigung und Säuberung da machen können. Und dann wird in diesem Haus, findet dann halt, also die stellen denen ein Ultimatum und sagen, liefert uns den Typen aus, dann lassen wir euch in Ruhe. Die finden den Typen natürlich nicht im Haus und bla bla bla und bla bla bla. Und dann kommen diese ganzen Purge-willigen Meute-Leute irgendwann ins Haus. Spoiler, Spoiler. Oh nein, aber dann ist er ja gar kein so guter Sicherheitsfachverkäufer, wenn seine Sachen überhaupt nicht dicht sind. Er sagt das dann auch irgendwie, dass das zu 99% sicher ist, aber die Purge-Leute rufen sich dann irgendwelche Autos, die da mit Ketten rausziehen und alles. Ich weiß gar nicht mehr, was genau da wie alles passiert. Das ist auf jeden Fall... Und dann kämpfen sie halt im Haus und knallen sich gegenseitig ab und dann kommt natürlich dieser Penner, den die mittlerweile da nicht ausgeliefert haben, entschließen sich irgendwann zu. Also ich spoilere jetzt ungefähr diesen ganzen Film, diese ganze Handlung. Und dann liefern sie den nicht aus und dann rettet der die natürlich. Und am Ende kommen dann die Nachbarn und bringen alle um und sagen, ihr reibt uns euren Erfolg ins Gesicht. Und dann rasten die aus und am Ende überleben ein paar und ein paar nicht. Und dann ist der Film vorbei und das ist absolut. Ihr reibt uns euren Erfolg ins Gesicht? Ja, die haben sich halt mega die Villa da hingebaut und die ganzen Nachbarn sind neidisch, weil die das quasi bezahlt haben. Und kommen dann rettend quasi rein und erschießen diese Purge-Willigen, wollen dann aber selber so ein Purge-Dingens durchführen. Und dann kommt dieser Penner von der Straße und hält die in Schach und da sitzen die da alle bis 7 Uhr morgens und schießen sich nicht mehr ab, weil die Mutter das so möchte und dann ist der Film vorbei. Und dann kommt am Abspann irgendwie, die diesjährige Purge-Nacht war die höchste Todeszahl jemals und ist ultra erfolgreich deswegen und jetzt haben wir ein Jahr lang alle Ruhe. Also das... Yay! das ist einfach Müll. Das ist totaler Müll. Die Prämisse ist so gut und die hätten das so gut machen können. Aber nach Clockwork Orange kannst du doch keinen mehr ins Haus lassen, der dich anfleht. Ja, also das ist ja, da geht's schon los. Das ist so, nicht angucken. Einfach nicht angucken. Aber was ich noch gesehen habe, ist Ich einfach unverbesserlich 2 mit Hast ein paar du den, Leuten. Den ersten gesehen? Nee. Ich meine, ist okay. Ist okay, kann man sich wobei mal der witziger sein soll als der zweite, glaube ich, angeblich. Ja? Ja, habe ich gehört von irgendwelchen, die alle gesehen haben, alle beide. Kann man sich mal angucken. Ist nicht schlecht. So, sagen wir es so. Gut, sollen wir zu den Filmen kommen, die wir uns heute vorstellen? Weswegen wir eigentlich hier sind, ja. Es ist quasi jetzt an der Zeit, den Podcast mal zu starten. Okay. wer soll anfangen? Such dir was aus. Ja, jetzt habe ich so viel geredet, dann rede ich einfach noch kurz weiter. Stell dir vor, du hast eine Woche lang gearbeitet. Mhm. Irgendein scheiß Knochenjob, also nicht den wunderbaren, den du jetzt hast. Nee, sondern irgendwie so Maschinenarbeit. Ein und du hast fest davon, bist du ausgegangen, dass du eine Beförderung kriegst, hast du aber nicht. Und jetzt ist dein Kind auch noch krank und quengelt zu Hause rum. Und dann kommst du Freitagabends nach Hause und denkst, ja komm, ich gehe ins Kino und hast The Purge geguckt und kommst danach nach Hause und denkst, ja oh scheiße, ich brauche jetzt irgendwas, damit ich gute Laune bekomme. Und welchen Film guckt man dann natürlich? Natürlich ziemlich beste Pacific Freunde. Rim. Nein. Wir gucken ziemlich beste Freunde, den kann man nämlich schon kaufen auf Blu-ray und zwar aus 3 Gründen. Zum einen aufgrund des Soundtracks, der großartig ist. Zum einen sind da nämlich klassische Elemente, also Klassik, Vivaldi, so bla bla bla. Und zum anderen Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang. Oh, ja. Das ist also, muss ich die Geschichte eigentlich erzählen? Eigentlich kennen alle die Geschichte, oder? Ich kenne die Geschichte nicht. In Ziemlich Beste Freunde geht es darum, dass ein Oh, ich glaube, er kommt aus dem Senegal. Also es spielt in Frankreich quasi, ist auch auf Französisch. Die deutsche Synchro ist okay, um das vorwegzunehmen, aber mittlerweile habe ich den Film immer nur auf Französisch geguckt mit deutschen Untertiteln. Oder feiner Herr, hm? Ja, auch wenn ich nicht so viel, ein paar Worte verstehe ich. Oh, es hält sich 10 Stück oder so, 10 bis 15, die da erwähnt werden. Nee, wir haben einen großen schwarzen Typen, der 2 Arme und 2 Beine hat und so. Und wir haben einen reichen Typen in Rollstuhl, der querschnittsgelähmt ist vom dritten Halswirbel ab runter, so quasi, der nur sein Gesicht hat, was er noch kontrollieren kann. Dries heißt der Senegalese und der möchte Arbeitslosengeld beziehen und muss dann verschiedene Leute abklappern, um diesem Arbeitsamt zu zeigen, hier, ich habe versucht, mich zu bewerben, weiß ich nicht, 3 Unterschriften und so, und dann kriegt er sein Arbeitslosengeld oder irgendwie sowas kriegt er da. Und er geht da halt zu diesem Philipp, heißt er, der Querschnittsgelähmte, in diese reiche Villa da, ist total fehl am Platz, weil alle anderen, die da hingehen, sind Pfleger und wollen diesen Typen da pflegen quasi. Es geht darum, den zu pflegen, ja, ist eine Pflegerstelle offen. Und er geht halt hin und sagt, hier, gib mir eine Unterschrift, ich muss das machen, ne? Damit ich meine Kohle kriege und vom Staat unterstützt werde quasi. Und der Typ sagt, ja, ich kann jetzt gerade nicht schreiben, weil er quasi nicht schreiben kann. Komm morgen wieder, dann gebe ich dir deinen Zettel, dann hast du die Ist Unterschrift. das die Szene? Unterschreibt das mal. Sagt er Ja, das? also er kommt da halt rein und dann fragen die ihm nach Referenzen und ich weiß nicht, ob ich er eigentlich kennt alle außer dir diesen Film. Dann sagt, nennt er halt als Referenzen Earth and Fire, Kool and the Gang und so weiter. Und dann wird halt ziemlich deutlich, dass die beiden kulturell total unterschiedlich angesiedelt sind. Ja, Philipp ist halt, der kennt sich in Architektur und in klassischer Musik und sonst wo aus und hat auch eine intellektuelle Brieffreundschaft mit irgendeiner Frau, die nachher noch wichtig wird und so. Oh. Und der Dries ist halt ein Typ von der Straße, seine Familie hat, weiß ich nicht, wie viele Kinder, die da in einem Haus leben müssen mit seiner Mutter und so. Ist halt ultimativ krasser Gegensatz, wenn man das so sagen möchte. Und er sagt dann halt, hier, warum unterschreibst du die Scheiße nicht? Jetzt mal ein bisschen umformuliert. Und dann fährt er halt mit seinem Kind, muss er diesen Rollstuhl bedienen, fährt da um die Ecke und dann leuchtet es ihm ein, dass er das gerade nicht unterschreiben kann. Und dann geht er und kommt am nächsten Tag wieder. Das ist bestimmt eine total unangenehme Situation, so. Vielleicht, aber das ist so schön gespielt. Also Dries hat eine unglaubliche Leichtigkeit und Fröhlichkeit in dem Film, dass dieses eigentlich sonst makabere Thema, die machen auch Witze über Behinderte und so, was man eigentlich nie sieht. Das machen die alles und man lacht dann einfach. Also der Humor ist ein weiterer Punkt nach der Musik, zu dem ich dann gleich komme, ist auf jeden Fall vorhanden. Also eine Komödie, ich weiß nicht, ob man als Tragikomödie das eigentlich nicht. Also zwischendurch sind natürlich auch traurige Sachen, aber es ist durchgehende Komödie, würde ich sagen. Und am nächsten Tag kommt er dann halt wieder und wird einfach direkt eingeführt in das Business, was er da vollziehen muss. Ja, er kriegt es natürlich am Anfang nicht hin und wäscht ihm mit irgendwelchen Fußdingern den Kopf und mit Shampoo die Füße und dann sagt er halt, ich hatte noch nie so Ha, gut frisierte Füße und so. Also das ist schon ziemlich witzig. Er macht halt Fehler und freut sich so, dass er querschnittsgelähmt ist und verbrüht ihm quasi die Knie und meint, hey, du spürst ja echt nichts und so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und Philipp fordert ihn dann halt heraus und sagt ihm, du wirst es nie im Leben schaffen. Die genaue Zeit weiß ich nicht. Irgendeine Probezeit vereinbaren die, ich weiß nicht, ob 2 Wochen, ich glaube, sind mehr ein Monat oder so, 4. Oder wie viel, ich weiß nicht. Auf jeden Fall arbeitet er dann für ihn, also Dries für Philipp. Wie lange war denn diese Probezeit? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden die beide dann unglaublich gute Freunde. Also ziemlich beste Freunde, könnte man quasi sagen. könnte man sagen, Weiß nicht, wenn wie man ich sich drauf ganz weit aus dem komme. Fenster lehnen möchte. Ja, so könnte man das bezeichnen. Ja, und das ist im Prinzip die Geschichte, die leider, wie ich finde, wird auch erwähnt, auf einer wahren Begebenheit beruht. Das wird direkt am Anfang gesagt, nach einer wahren Geschichte. Und von mir aus kann man das am Ende erwähnen, aber ich hasse es, wenn das am Anfang steht und dann sitzt man da, das beruht auf einer wahren Geschichte. Hast du Fargo gesehen? Ja. Fargo Ja. oder Argo? Wie hieß der? Fargo. Hieß der Argo? Argo ist der Ben Affleck-Film. Ich hab Argo gesehen. Hast du Fargo nicht gesehen? Was ist denn Fargo? Von den Coen-Brüdern? Nee, Fargo habe ich nicht gesehen. Argo. Nicht? Siehst du, den stelle ich dir auch nochmal vor. Dann habe ich die verwechselt. Argo ist genau dieselbe. Ich fand Argo viel zu lang und nicht spannend und so, aber das ist ein anderes Thema. Also guckst du dir ziemlich beste Freunde an, hast ultra guten Soundtrack. Also ich bin ultimativer Classic-Fan und Earth, Wind & Fire mit September und so ist natürlich, es wird dann auch getanzt natürlich und wenn jemand tanzen kann, dann sind es schwarze Leute, es ist einfach so. Alter! Vielleicht, ja, es ist einfach so, es ist in dem Film auch so dargestellt, der Querschnittsgelähmte kann halt nicht tanzen und du hast dann halt Alter! Irgendwie einen 2-Meter-Typen, der mega die Moves raushaut und die ganzen Angestellten, die 60 und älter sind und dann auch tanzen und so. Das ist auf jeden Fall witzig. Es geht einem das Herz auf, wenn die da tanzen. Natürlich sieht man dann auch in den Augen von Philipp, dass er auch vielleicht sich gerne bewegen können würde. Und es ist halt auch gut geschauspielert, die Mimik und so. Ich weiß nicht, es klingt irgendwie total traurig, wenn er der Typ ist, der sich nicht bewegen kann und das ist der Fähige und der tanzt die ganze Zeit nur rum. Ja, aber na, es ist so schön. Er lacht. Du kannst es nicht. Es ist an seinem Geburtstag. Badia! Du kannst dich nicht bewegen! Also man empfindet das kurz, aber man wird sofort wieder weggeholt von dieser Emotion durch die wunderbare Tanzszene und so. Und am Ende ist er auch zufrieden. Es ist an seinem Geburtstag quasi und er lädt halt, also es ist doch eine Überraschungsfeier, bla bla bla. Und da ist so ein Klassik-Quartett, nee, Quartett ist es nicht, ein Ensemble, das halt klassische Lieder spielt. Und dann sagt Dries quasi, ja, ich fühle nichts. Und dann sagt er eben, ja, hier spielt noch ein Stück für mich, dann holt er Vivaldi und Bach. Und alle möglichen packt er aus und dann macht Ries sich halt mehr oder weniger darüber lustig, dass irgendwas beim Arbeitsamt kommt, in der Warteschleife, wenn man da anruft und so. Und irgendwas ist aus einer Werbung und bla bla bla. Und dann hören die sich das an und am Ende holt er sein iPod und dann spielen sie die Musik und dann tanzt er und alle tanzen und alle sind fröhlich. So. Außer natürlich... Er ist am Ende auch fröhlich, weil es ein schöner Geburtstag war und nicht wie die Jahre davor. So. Wo alle Leute Rücksicht darauf genommen haben, dass er sich nicht bewegen kann und deswegen nicht getan. Weil das ist voll gemein, das ist, als wenn du am Geburtstag von einem Blinden mit ihm ins Kino gehen würdest. Ja, aber wenn das ein guter Soundtrack ist. Nein, aber Philipp sagt auch zu irgendeinem Anwaltstypen oder so, der ihn vor Dries warnt, weil der Vorstrafen hat und überhaupt mega gefährlich aussieht und so, warum er sich mit dem Typen abgibt. Und da sagt er eben genau das, was du gesagt hast, dass er kein Mitleid mit ihm hat. Dass er das vergisst, dass er da quasi im Rollstuhl sitzt und ihm das Telefon gibt quasi und so, ne? Und dann erst... Also er gibt ihm das Telefon so und sagt, nimm, oder was? Ja, er ist halt irgendwie abwesend und liest gerade irgendwas oder so und dann klingelt das Telefon und dann reicht er ihm das und dann realisiert er halt während oder nachdem der Vorgang des Reichens abgeschlossen ist erst, dass er das ja gar nicht haben kann und so und hält es ihm dann halt hin. Und das ist... Finde ich auf jeden Fall gut. Ich glaube, es geht, ich kenne mich natürlich absolut nicht aus und trete jetzt wahrscheinlich in diverse Fettnäpfchen. Ich würde, das hast du eben schon gemacht. Ich würde auch lieber so behandelt werden. Ich würde auch, also wenn es irgendwelche Sensiblen sind, ja, dann sollen sie nicht mit mir in Kontakt treten, aber ich beleidige auch Behinderte. Das ist mir sowas von egal. Gleiches Recht für alle. Wenn ich mit irgendwem befreundet bin... Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Du hast es nur nicht unbedingt glücklich ausgedrückt. Also wenn du irgendwann im Rollstuhl sitzt, dann kümmere ich mich um dich. So. Ja, ist schon... So auch, einfach nee. Ist es. Ja, so, ich habe erwähnt die Musik. Was habe ich noch erwähnt? Den Humor. Und das ist die Dynamik zwischen diesen beiden Schauspielern. Die ist einfach unglaublich gut, finde ich. Also ich glaube nicht, dass der Film funktionieren würde, wenn die nicht so harmonieren würden, die Protagonisten. Wo ist das denn noch? Bei Sherlock ist das, wenn du mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman nicht so ein gutes Duo landest, dann funktioniert die ganze Serie einfach nicht. Oder bei Erkan und Stefan. Ja. Vielleicht auch das. Ich glaube, das hätte man auch mit anderen Leuten hingekriegt. Meinst du? Ja. Du kannst doch nicht die glorreiche Chemie von... Nee, ich sage ja auch nichts. Es sind ja gute Filme. Erkan und Stefan? Bist du ja, Fan? Mit 16 Jahren oder wann. Nicht das. Hast du echt? Hast du gar nicht geguckt? Ich habe die alle nicht gesehen. Sind die einen, gut, ja? Irgendwann lief der im Fernsehen oder so. Vielleicht verwechsel ich die auch gerade mit... Ich weiß nicht was. Ich weiß noch, ich kenne noch die Erkan und Stefan Fernsehserie mit dem Dönertier. Ja, das ist aber schon lange her alles. Was lief denn zu der Zeit? Was guckst du und so lief doch da alles, oder? Das hieß Hetna TV, hieß das. Ich weiß nicht, ob das sogar noch in einer in einem Prä-Was guckst du Deutschland war. Das ist auf jeden Fall lange her. Ich kann sich heute gar nicht mal an die Zeit erinnern. Nee, nicht so wirklich. Es verschwimmt rassistische alles. Rassistische Stereotypen im Fernsehen noch etwas Verpöntes war. Auf jeden Fall, bevor ich jetzt noch mehr als schlimme Sachen sage, wenn du irgendwie schlechte Laune hast und so und einen guten Laune-Film brauchst, wo es dir danach besser geht, dann guck dir einfach Ziemlich beste Freunde an oder Intouchables. So, fertig. Ich überlege gerade, ob ich tatsächlich irgendeinen Film habe, den ich gucke, wenn ich schlechte Laune habe. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wenn du, also abgesehen von 2LDK zum Beispiel, wenn du gute Laune... hätte ich jetzt fast gesagt. Wenn du gute Laune haben möchtest, welche Filme guckst du dann? Und für mich ist das Ziemlich beste Freunde zum Beispiel. Für mich ist das... Es ist auch einfach schön, es ist eine schöne Männerfreundschaft und so. Mann. Platonische Männer. In der Regel gucke ich Baba Hotep, wenn es mir mies geht. Mhm. Den gucke ich sehr gerne, weil er mich fröhlich macht. Und ich gucke Branded to Kill. Der, weiß nicht, ob der dir was sagt. Nee, sagt mir nichts. Oh, den gucke ich gerne, wenn es mir schlecht geht. Welchen gucke ich noch? Juno. Ah, verständlich. Mm. Sowas, also sind was heißt sowas, Juno, das waren jetzt grundverschiedene Filme. Ja, in Juno hast du halt vor allem Juno und ihre Dialoge und so. In Intouchables sind die beiden Schauspieler aber, finde ich, auf jeden Fall gleich gut. Also das auf der einen Seite die Leichtigkeit des sich Bewegenden und auf der anderen... es ist gut geschauspielert von ihm. Er hat halt nur seine Mimik und so. Und wenn ich an hier, wie hieß der letzte Batman? Dark Knight Rises oder was auch immer denke, wo Tom Hardy als Bane nur seine Mimik hatte, dann finde ich die Mimik in Ziemlich beste Freunde aber besser. Wenn ja gut, aber der Tom Hardy hatte auch viel, viel weniger Gesicht zur Verfügung. Ja gut, er hatte halt nur seine Augen und hier ist auch noch, weiß ich nicht, die Ohren und die Nase. Und was nobody cared who I was until I put on the mask. Man kann so Becher nehmen und in die Becher sprechen und dann hast du mega den guten Bane-Effekt einfach. Das ist so, probier's aus. Ich habe leider jetzt keinen Becherangriff heute, sonst könnte ich, that would be very painful for you. Bla bla bla. It would be very painful for you. Das ist so ein bisschen der kaputte Yoda. Ja, aber ich glaube, wir sollten das lassen, weil das nicht so gut ist. For you. guck dir diesen Film einfach an. Es ist wunderbar geschossen. Es gibt keine technischen Fehler, die einem so ins Auge springen. Und so. Es ist, ganz im Gegensatz zu The Purge, wo in der einen Szene die Haare anders waren als in der anderen. Also schrecklich. Einfach, vor allem, wenn man nachher als Regisseur doch mal sich diesen Film anguckt und einem das dann auffällt und man es nicht mehr ändern kann, da würde ich mir doch am liebsten die Blu-ray irgendwo hinhängen und abschießen und dann nicht mehr über diesen Film reden wollen. Da bekommt der Begriff Reshoot eine ganz neue Bedeutung. Genau. Filmwitze. Incredible. Danke. Dankeschön. Lange darauf gewartet, dass der endlich zum Einsatz kommen kann. Also so eine Liste, die du abarbeiten musst. Ja, ständig so lang. Die wird auch immer länger, weil mir fallen deutlich häufiger kontextsituative, weiß ich nicht, Witze ein, als ich die Möglichkeit habe, sie einzusetzen. Hier, warte, lass mich mal kurz nachgucken. Das würde ich nicht sagen mit so einem Löffel. Siehst du jetzt im Moment nicht lustig. Warte auf die Situation, dann wird der spitze, oder? Oder Sekunde. So, auf so einem großen Hund würde ich das Reiten aber nicht lernen wollen. Weißt du, wenn du einen großen Hund hast, ist der Brüller. Ja. Aber auch nur, wenn der Hund eben nicht so groß ist, dass man auf ihn das Reiten lernen könnte. Wir können Hachiko irgendwann vorstellen und uns weinend in den Armen liegen. Das ist so eine Geschichte über einen Japaner. Und wer spielt den Japaner? Richard Gere. Was soll das? Es geht um den Hund, hallo. Ja, genauso wie, wer spielt Gandhi am besten? Lass mal nachdenken. Wer könnte Gandhi spielen? Egal, wir schweifen. Den haben sie ja wenigstens mit Make-up noch ein bisschen indisch gemacht. Ja. Aber Richard Gere ist einfach Richard Gere. Ja, der alte Silberkopf. Silberrücken. Lass uns reden über, worüber reden wir? Was über meinen Film? Vor? Ja. Oder möchtest du noch was wissen zu Ziemlich beste Freunde? Ah, lass mich mal nachdenken, ich glaube nicht. Also ich habe ihn bis jetzt immer vermieden, weil er für mich halt nach so einem typischen Betroffenheits-Tragik-Komödien-Ding klingt, auf das ich irgendwie überhaupt keine Lust habe. Und der läuft ja auch jetzt noch teilweise im Kino. Ich habe also eben nachgeguckt. Wenn du mal nicht weißt, was du gucken sollst, guck ihn dir einmal an. Ich glaube, in einem so einem Kino in Essen läuft der durchgehend. Ich glaube, in Bochum, dem Kino, was gegenüber ist von dem anderen Kino, also nicht im Kasa, ist ja auch scheißegal, in Bochum läuft der, glaube ich, auch immer noch. Das ist der totale Wahnsinn. Da müssen die Leute ja reinrennen wie sonst was, sonst wird es ja nicht mehr laufen. Aber irgendwie bin ich bis jetzt noch nicht, habe ich bis jetzt auch noch, und ich muss auch sagen, das, was du mir so erzählt hast, hat mich auch noch nicht wirklich bewegt. Ich glaube, der ist einfach nichts für mich. Ja, aber du musst ihn ja einmal sehen, um es endgültig sagen zu können. Ja, es gibt so viele Filme, die ich noch sehen muss. Es gibt auch noch viele Serien, die du sehen musst. Ja, richtig. Zum Beispiel das von dir angesprochene Sherlock, das ich nicht gesehen habe. Ich habe übrigens, übrigens letztens Girls ausgeguckt und ja. Ich weiß nicht, mittlerweile gefällt mir das irgendwie doch alles. Ich habe auch Tiny Furniture geguckt. Sagt er dir was? Das ist der Film, den Lena Dunham vor Girls gemacht hat. Ist im Prinzip Girls der Film, nur vor der Serie. Nee, ist original das gleiche, hat auch teilweise die gleichen Charaktere. Das ist total abgefahren. Die Tussi. Die Tussi mit dem gefakten britischen Akzent ist auch drin und die spielt genau die gleiche, Figur. Das ist der Wahnsinn. Ich kann die nicht sagen. Ja, ich glaube, das ist halt so eine Sache, das ist wie mit den Berlin-Tag- und Nacht-Schauspielern. Das sind ja keine Schauspieler, die spielen sich einfach nur selber. Das kann jeder. Sich selber spielen ist nicht so die große Herausforderung. Okay, mein Film heute hätte sein sollen Out of the Past, / Goldenes Gift auf Deutsch. Aber als ich gestern Abend die DVD-Hülle aufgemacht habe, bin ich ausgerastet, weil ich mich so sehr hasse. Der Film war nicht drin. Und das ist wirklich einer meiner, vielleicht mein Lieblingsfilm-Noir. Und ich gucke sehr gerne Film-Noir. Und ich finde auch, es ist nicht unbedingt der beste. Ich sage immer noch, der dritte Mann ist besser. Auch wenn man sagen kann, der dritte Mann ist kein Film-Noir. Das ist mir auch scheißegal, ob man sagt, der dritte Mann ist ein Film-Noir oder nicht. Ich sage, der dritte Mann ist ein Film-Noir und ich finde den dritten Mann besser. Aber ich glaube, Out of the Past ist möglicherweise doch tatsächlich mein Lieblingsfilm Noir. Und ich wollte ihn dir vorstellen mit der inneren, mit der Flamme der Liebe, die ich für diesen Film empfinde, weil es einfach, der geht auch alle Noir-Klischees ab, die es nur, es ist quasi so die Blaupause für einen Film Noir. Du hast die Rückblenden, du hast den Ich-Erzähler-Detektiv, du hast alle Trenchcoats und es wird so viel geraucht. Es wird so viel geraucht in dem Film. Ich habe noch nie, und ich glaube, es wird auch nie einen Film geben, in dem so viel geraucht wird. Nicht mal im Coffee and Cigarettes von Jim Jarmusch wird, glaube ich, so viel geraucht. Es gibt eine Szene, da bietet er ihm so eine Zigarette an, obwohl er längst raucht. Weißt du, das ist so, das kannst du nur in einem Film machen, in dem durchgehend geraucht wird. Es ist, und ich habe ihn nicht da. Ich weiß nicht, wo er ist. Muss irgendwo in der Wohnung sein. Ich glaube, ich habe den nochmal ausgepackt, seitdem ich hier, sonst ist er im Umzug verloren gegangen. Genau wie meine Battles Without Honor or Humanity DVD, die im Umzug verloren gegangen ist. Ich trauere so nach. Es ist vorbei. Was ich aber noch hatte, und danach musste ich erstmal lange nachdenken, was ich denn sonst vorstellen kann, weil ich wollte eigentlich, ich hatte ja schon gewusst, dass ich wahrscheinlich eine ganze Zeit über Pacific Rim reden werde und habe mir überlegt, was mein Status als ernstzunehmenden Filmgucker noch irgendwie wieder aufrechterhalten könnte und habe gedacht, dann nimmst du mal einen sehr, sehr alten Film. Leute, die alte Filme gucken, die haben doch immer Ahnung. Richtig. Und habe halt gedacht, stellst du den vor und stattdessen stelle ich dir jetzt aber vor, einen meiner absoluten Lieblingsfilme, ist nicht wirklich alt, ist glaube ich von 2000, er hat auf jeden Fall 2002 in Cannes die Auszeichnung für die beste Regie bekommen. Paul Thomas Anderson, vielleicht der beste lebendige Regisseur, ist mir scheißegal. Ich stelle den auch auf eine Stufe mit Scorsese, das ist mir sowas von Wurst. Ich sage es einfach, der wahrscheinlich beste noch lebende amerikanische Regisseur. Paul Thomas Andersons wahrscheinlich unterbewerteter Film, sagt man das? Unterbewertet? Nee, das ist kein Wort. Doch. Unterschätzt? Ja, eher. underrated. So. Ja. Punch Drunk Love. Es gibt zwar noch Hard Eight, den auch keiner guckt. Die irgendwie reden die Leute von Paul Thomas Anderson immer nur ab Boogie Nights. Aber Punch Drunk Love verdient es meiner Meinung nach mehr besprochen zu werden als Hard Eight, was zwar auch ein guter Film ist, aber es fällt schon auf, dass es sein erster ist und dass er auch vorzeitig aus der Filmschule raus ist. Es ist eine nette Anekdote, weil er war irgendwie 2 Tage auf der Filmschule und saß da in einem Vorlesungsraum. In Amerika sind die ja riesig, die Filmschulen. Da sind ja wirklich, ist nicht so wie in Deutschland, wo du irgendwie 30 Leute pro Jahrgang hast, wenn es eine große ist. Und er saß da drin und der Professor hat wohl gefragt, so, wer von euch möchte denn den nächsten Terminator 2 machen? Irgendwie fünf Leute aufgezeigt, hat er gesagt, verpisst euch. Oder so. Hat gesagt, sie sollen halt rausgehen. Das gefällt mir. Sollen rausgehen. Magst du Terminator 2 nicht? Nee. Hast du den gesehen? Ich weiß es nicht. Die liefen ja alle irgendwie im Fernsehen, ich weiß nicht welche. Ist das der mit dem Friedhof? Nein, das ist Teil 3, Mann. Das ist eine andere Geschichte. Mit dem Frau Botter. Mit dem weiblichen Terminator. Ich habe ja auch die Sarah Connor Chronicles oder was das war. Ja, das ist ja alles vollkommen Wurst, weil Teil 2 ist echt gut. Teil 1 und Teil 2 sind gute Filme. Und genauso sieht es nämlich auch Paul Thomas Anderson, der sich danach gedacht hat, hier gehe ich nicht weiter hin. Okay. Dann hat er einfach irgendwie das Geld genommen und Hard 8 gemacht. Ist dann relativ. Ich habe auch gestern mal, eben nochmal nachgeguckt bei Box Office Mojo, was seine ganzen Filme so gemacht haben. Und die sind eigentlich alle über 10 Millionen drüber. Deutlich. Teilweise auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel drüber. Und Hard 8, der glaube ich in Amerika Sydney heißt oder so, ist ja auch egal, aber wegen dem Typen, nicht wegen der Stadt, hat nur $200,000 gemacht. Weiß nicht, wie viel der gekostet hat. Ist ja auch Wurst. Jedenfalls Punch Drunk Love ist in der Post-Boogie Nights-Phase der, über den am wenigsten geredet wird, und ich verstehe nicht wieso, weil ich finde, es ist vielleicht sogar sein bester. Es ist auf jeden Fall sein kürzester, weil wenn du seine Filme kennst, die sind, gehen alle ein bisschen in die Länge, also Boogie Nights und Magnolia und There Will Be Blood sind alle so um die 3 Stunden lang. Punch Drunk Love, schöne, kompakte 90 Minuten, ich glaube 95. Hat er auch am Anfang gesagt. Also als man, was das erste war, was er sich gedacht hat, als er Punch Drunk Love geschrieben hat, war wohl, ich mache ein bisschen kürzer. Und hat dann wahrscheinlich auch nur ein 90-seitiges Skript geschrieben, ich weiß es nicht. So, was vielleicht auffallen könnte, ist, dass die Hauptrolle gespielt wird von Adam Sandler. Okay. Was? Okay, what? Adam Sandler? What? Was auch dazu geführt hat, dass etliche Leute sich den Film angeguckt haben und total enttäuscht waren. Es ist ganz witzig, wenn du dir die Amazon-Reviews zu Punch Drunk Love mal durchliest, da steht ja, kein Adam Sandler-Film. Wird aber halt auch so vermarktet. Also wenn du wenn du irgendwie auf Amazon gehst und Adam Sandler, also wenn du da guckst, Leute, die sich das angesehen haben, haben gekauft, siehst du halt auch unglaublich viele Adam Sandler-Filme. Und er hat ihn wohl auch gecastet, laut Interview, weil Adam Sandler ihn einfach so furchtbar zum Lachen bringt. Das ist sowieso so eine Sache. Der Paul Thomas Anderson macht so krass verkopfte Filme, aber wenn du dir die Interviews mit dem einen guckst, denkst du, der kann nicht bis 15. Das ist total wahnsinnig. Auch wenn er anfängt, über Boogie Nights zu reden, wenn er da erzählt, wie viele Pornos er sich früher reingezogen hat. Das ist einfach. Wenn er dann irgendwie meint, so, ja, wenn man die 70er-Jahre-Pornos mit den jetzigen Pornos vergleicht, das ist ja überhaupt keine, weil die Pornos mittlerweile, die sehen ja so aus wie Aliens, die Vögel, da ist ja nichts Menschliches mehr dran, alles aus Plastik, bla bla bla, und die bewegen sich nicht menschlich. Positionen, die da einnehmen, das ist doch total unangenehm, das sieht nicht so aus, als würde das Spaß machen, in den 70ern war das viel besser. Boogie Nights kennst du aber, oder? Nee. Boogie Nights. Stellst du mir jetzt Boogie Nights vor? Nur ganz kurz. Boogie Nights ist ein sehr bekannter Film. Ist angelehnt an die mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Okay. Ist doch Mark Wahlberg, oder? Marky Mark, der Typ aus Ted, ist Mark Wahlberg, ne? Mhm. In der Hauptrolle als Mann mit einem 30 cm Schwengel, der die Pornoindustrie aufmischt. Ist aber großartig, nee, ohne Mist, ist wirklich, ist ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr guter Film. Danach hat er gemacht Magnolia, auch überragend gut, Ensemble-Ding. Er hat da größtenteils, der hat sich da viel bei Scorsese auch abgeguckt, was das Ganze angeht, wie in den Magnolia und Boogie Nights. Boogie Nights hat auf jeden Fall die größten Teil, abgesehen von der Geschichte, die jetzt nicht so Scorsese-mäßig ist, auf jeden Fall von den Kameraeinstellungen. Du hast diese langen, langen Kamerafahrten über den gesamten Cast drüber, alle Leute abgefilmt, alle so lange Planeinstellungen. Hast du im Punch Drunk Love nicht mehr. Da fängt er an, so sein eigenes Ding zu entwickeln, was er dann konsequent weitergemacht hat in There Will Be Blood und in The Master auf jeden Fall auch. The Master ist der neueste von dem. Der sitzt gerade oder hat schon gedreht, ist auch egal, an Inherent Vice. ist die Verfilmung von einem Thomas Pynchon-Roman. Was dir, weiß ich nicht, kennst du Thomas Pynchon? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn richtig ausspreche. P-Y-N-C-H-O-N. Pynchon. Sagt dir nichts? Ja, kennst du ein Buch oder so? Das bekannteste von dem ist Die Enden der Parabel. Sagt mir nichts. Oder Gravity Rain, oder scheiß drauf, wie der auf Englisch heißt. Weißt du, der feine Herr, hast auf Facebook angegeben, hast auf Facebook geliked, was Büchermenschen nicht sagt, was natürlich impliziert, dass du ein Büchermensch bist, ja. Aber dann hier ein, also du kennst noch nicht mal... Vielleicht will ich ja nur andere Büchermenschen damit beeindrucken. Ach so, ja, okay, das kann natürlich auch sein. Was es nicht unbedingt viel besser macht. Nee, ist vielleicht der größte und bekannteste und wichtigste Autor der Postmoderne. Außerdem kenne ich Martin Suter. Ist ja schön. Und den findest du nicht. Der ist weg. Also keiner weiß, wo der wohnt. Oh, geil. Ein paar Leute wissen halt schon, wo der wohnt. Ja. Aber der schreibt die Bücher immer und ist total anonym. Der ist halt nicht gerne in der Öffentlichkeit. Und das gefällt. Gibt auch so eine Doku, die heißt irgendwie Finding Pynchon oder so. Und es gab wohl auch so eine... Er wohnt wohl doch irgendwo in New York, weil ich mal so einen Artikel gelesen habe von einem... ich weiß nicht mehr, ich glaube Times. Ist ja auch scheißegal, woher. Und da ist er halt durch New York gegangen, der Reporter. Und der hatte halt vorher abgemacht, dass er sich mit ihm trifft. Und auch in seiner Wohnung. Und er geht halt so vor durch New York und fragt die Leute, wo der wohl so ist. Die ihn kennen, haben dann halt so gesagt, der ist in Mexiko. Keine Ahnung, der ist irgendwie da und da. Und den wird man niemals finden. Der möchte auch nicht gefunden werden, auf gar keinen Fall. Und einer davon stammt wohl genau vor seiner Haustür. Der gesagt... Nee, Pynchon ist auf jeden Fall eine interessante Figur. Man hat auch mal gedacht, der ist der Una-Bomber. Das ist auch so eine Sache. Okay. Ja, und der hat eigentlich schwer was dagegen, dass man irgendeines seiner Bücher verfilmt. Aber er hat zu Paul Thomas Anderson gesagt, okay, du darfst verfilmen. Das ist schon eine Sache. Das erreicht bei einem Kerl, der nicht mal Leuten sagt, wo er wohnt. Also nicht, wo er wohnt, aber dass er irgendwo wohnt. Das ist schon eine große, auf jeden Fall eine große Anerkennung. So, aber um auf Punch Drunk Love zurückzukommen, worum geht's? Adam Sandler spielt einen Kerl namens Barry Egan. Und Barry Egan ist ein bisschen, der gewisse Schwierigkeiten ist. Von der Welt an sich ein bisschen überfordert. Was auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut dargestellt wird durch den Soundtrack. Aha. Der für dich und generell durch die gesamte Geräuschkulisse. Wenn man in den ersten 5 Minuten passiert so viel, dass man sofort reinversetzt wird, reingezogen in die Figur und wie die Figur die Welt wahrnimmt. Weil einfach alles passiert. Es fängt an damit, dass er telefoniert. Und es geht darum, dass eine amerikanische Firma sich irgendwie mit einer amerikanischen Airline zusammengetan hat. Und wenn du 10 Produkte von denen kaufst, kriegst du 500 Meilen, 4 Fliegermeilen umsonst. Weiß nicht wirklich, wie teuer 500 Meilen zu fliegen sind. Aber er kommt halt drauf, dass wenn du die richtigen Sachen kaufst und dann einen Coupon hast, der aus den 500 Meilen 1000 Meilen machst, dass du dann weit, weit, weit, weit, weit weniger zahlst, wenn du die Dinger einfach kaufst. Und da telefoniert er halt mit den Leuten und sagt, ist ihnen das überhaupt bewusst? Und die sagen, ja, das ist uns bewusst, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Und er trägt diesen blauen Anzug. Alles, die Farbgebung ist auch ganz interessant. In dem ganzen Film ist der Hauptteil des Films ist blau und rot. Er trägt die ganze Zeit so einen blauen Anzug und die Wände in seiner Firma sind blau. Es geht jedenfalls los. Er ist ein bisschen früher da in seiner Firma und telefoniert dann mit den Leuten und dann geht er ein bisschen Kaffee trinken aus seiner Thermoskanne, geht vor die Tür, geht zur Straße, guckt sich da ein bisschen um und auf einmal flippt so ein Auto um die eigene Achse und stürzt einfach um. Dann kommt von links an so ein Lastwagen Transporter setzt so ein kleines Piano dahin, fährt weg. Dann kommt noch so ein Lastwagen an und der guckt sich das Ding an und denkt so, hä? Und dann kommt so eine Frau und sagt, hier ist die Werkstatt schon offen? Und er sagt, nein, die Werkstatt ist noch nicht offen. Und der hat so ein bisschen Angst. Also man sieht auch, Adam Sandler spielt das eigentlich ganz gut, der spielt sehr übertrieben. Weil er das wahrscheinlich einfach auch am besten kann. Ich meine, das ist ja immer noch ein Komiker hauptsächlich, der irgendwann angefangen hat, Show zu spielen. Er spielt es sehr übertrieben, was aber auch zur Figur passt, die eben die Welt... sehr übertrieben wahrnimmt. Und die Geräuschkulisse ist auch der Wahnsinn. Du hast die ganze Zeit nur Hintergrundgeräusche, überall, durchgehend. Du hörst alle Gespräche, du hörst alle Autos hin und her fahren, immer durchgehend. Der Soundtrack wird nachher auch viel krasser. Dann hörst du so, wenn es da richtig losgeht quasi, wenn du den Stress komplett spüren musst, dann hörst du nur noch so nervende Störgeräusche. Und nur großartig. Und dann sind noch die ganze Zeit, dann fängt er an zu arbeiten und es geht auch alles nicht so wirklich gut. Er sitzt da und vertreibt so Pümpel, also so Toiletten. Ah, ja. Die ersten Pümpel, ne? Ja. Pümpel oder Pümpel, irgendwie so. Plunger. Ja. Aber die sind nicht so wie gewöhnliche Pümpel, sondern die sind irgendwie so verziert. Sondern er ist dann mitten im Verkaufsgespräch und versucht gerade so ein paar Pümpel mit Ehemann und Ehefrau oben, so Brautpaar, zu verkaufen, verziert. Und dabei wird er aber permanent gestört, weil er hat 7 Schwestern, die ihn alle anrufen, dass er auf die Geburtstagsfeier von der einen Schwester geht. Und weil er eben permanent so überfordert ist von der Welt, wird er von denen natürlich nicht wahrgenommen. Das heißt, er wird von allen angerufen. Und die reden auch alle so mit ihm, als wäre er ein kleines Kind und sagen zu ihm, du musst heute Abend unbedingt auf die Party kommen. Wehe, du kommst nicht auf die Party. Die ganze Zeit. Und so nach und nach kriegt man halt mit, dass niemand ihm so wirklich vertraut. Und dass er aber dadurch auch selber sich nicht wirklich vertraut. Und er ist dann mitten im Verkaufsgespräch und muss immer wieder zurück zu dem Telefon. Dabei fängt dann die Musik an, wirklich wahnsinnig zu werden. Dann sitzt er da und ist so großartig und sagt, ja, die hier sind jetzt auch endlich aus unserem bruchfesten Material. Ich kann das einmal kurz demonstrieren. Haut mit dem Pümpel in der Röhre vom Pümpel sind so ganz, ist irgendwie so Sand oder sowas zum Verzieren. Haut mit dem Pümpel auf die Tischkante und der Pümpel zerschellt halt in 1000 Stücke. Und dann sagt er, oh, das war wohl eins von unserem alten Modellen. Dann klingelt wieder das Telefon, er muss wieder zum Telefon gehen, sagt hallo, geht wieder raus. Auf einmal kommt seine Schwester mit einer Frau, kommt seine Schwester an und sagt ihm, ja, du musst heute Abend unbedingt auf die Party kommen. Ich bringe auch eine Arbeitskollegin von mir mit, die möchte ich dir gerne vorstellen. Und er sagt, nee, ich möchte das nicht. Und dann geht er auf diese scheiß Party und der kommt schon rein, er kommt die Tür rein und hört, wie sie über ihn reden, wie er früher immer durchgedreht ist. Und man spürt, wie er sich da alles aufstaubt, weil er sich zurückhalten muss, dass er nicht komplett ausrastet. Kommt die Tür rein und dann sagt er, hey, na, wir haben gerade darüber geredet, wie wir dich früher mal Schwuli genannt haben. Weißt du noch, als wir dich früher mal Schwuli genannt haben? Dann sagt er so, nein, nein, das weiß ich nicht mehr. Und alle seine Schwestern begrüßen ihn so und er geht von Schwester zu Schwester und die sagen alle, na, Schwuli, wie geht's dir? Und man merkt aber, dass er eigentlich möglichst gerne von seiner Vergangenheit weg möchte, weil er eben sein altes Ich auch nicht gerne mochte. Oder sich gerne ein bisschen neu definieren möchte. Seine Firma ist auch neu. Er hat angefangen, diesen komischen blauen Anzug zu tragen, weil er sagt, auf der Arbeit kann man sich immer ein bisschen schick machen. Und dann kommen sie rein und er kommt da rein und alle sagen, was ist das für ein hässlicher Anzug an? Was denkst du dir dabei? Sie bevormunden ihn halt alle so, weil sie denken, er kommt allein nicht klar. Was nicht unbedingt falsch ist, aber das ist ja halt auch das Problem, das sie mit kreiert haben, gewissermaßen. Und dann muss er halt noch den Männern von denen Hallo sagen und alle reden so auf ihn ein und er kann sich nicht mehr wirklich zurückhalten und dann behandeln ihn alle wie ein Kind und dann denkt man, alles ist in Ordnung und die Stimmung setzt sich so ein bisschen und alles wird wieder ruhig und dann auf einmal zerschlägt er alle Scheiben im Haus, alle Fensterscheiben. Einfach so, weil es aus ihm rausbricht. Und dann schreien ihn alle an, bist du total bescheuert, du dummer Idiot, bist du irgendwie zurückgeblieben, keine Ahnung. Und dann die nächste Szene ist, wie er in einem Nebenzimmer ist und der Mann von einer Frau, hat er vorher gesagt, ist Arzt. Und dann sagt er so, ja, hör mal, ich habe eine Frage, ich möchte aber, dass du es nicht meinen Schwestern erzählst, sie dürfen das auf gar keinen Fall erfahren. Manchmal mag ich mich nicht so gerne, kannst du mir helfen? Und dann sagt er, ich bin Zahnarzt. Was soll ich machen? Dann hat er gesagt, ja, ich weiß, dass du Zahnarzt bist, aber ich habe gedacht, du kennst vielleicht ein paar andere Leute. Was ist denn? Das ist natürlich ein einfacher Lacher, aber wenn du drüber nachdenkst, heißt das auch, dass er ihn nicht so sehr für voll nimmt, dass er ernsthaft annimmt, ein Zahnarzt ist ein Psychiater. Naja, so, und es geht halt weiter damit, dass er so einsam ist und dann an dem Abend erstmal klaut er noch das Mini-Piano, aber darum geht's jetzt gar nicht, so viel möchte ich gar nicht erzählen. Ruft er wahrscheinlich aus Einsamkeit so eine Telefonsex-Hotline an, die ihm aufgefallen ist, als er den Coupon für die Vielfliegermeilen ausgeschnitten hat. ruft die Telefonsex-Hotline an und gibt denen halt seine Kreditkarteninformationen und so weiter, wie das halt wahrscheinlich bei so einer Telefonsex-Hotline läuft. Und telefoniert die ganze Nacht mit der. Und am nächsten Tag wird er aber wieder angerufen. Und dann sagt die, ja, ich hätte gern $750. Ich brauche die unbedingt. Und dann sagt er, nee, kann ich mir nicht leisten, tschüss. Und dann kommt es halt so, dass sie versuchen, ihn zu erpressen. Und das, ich möchte nicht viel mehr als, erzählen. Was ich aber noch erzählen möchte, unbedingt, ist, dass Emily Watson die weibliche Hauptdarstellerin ist und wahrscheinlich die erste Figur in seinem Leben, möglicherweise, die ihn für voll nimmt. Und dementsprechend entwickelt sich da halt so auch so eine Liebesgeschichte. Aha. Ja. Was dann auch den Titel von Punch Drunk Love erklärt. Ist aber absolut großartig. Die Kamera ist großartig. Es sind auch surreale Elemente drin. Definitiv. Aber was der Film auf jeden Fall perfekt schafft, ist, dass man eben in die Welt von Barry hineingezogen wird und dass man das alles so wahrnimmt, wie er das wahrnimmt. Und dann kommt es einem auch gar nicht mehr so merkwürdig vor, dass er auf einmal aus dem Nichts Fensterscheiben zerschlägt. Mit voller Wut. Und er schlägt halt ständig, weil er das alles drin behält, so gut es geht, ständig schlägt er irgendwo gegen. Muss es irgendwie rauslassen und es klappt halt nicht. Also, ist das eine Liebeskomödie quasi? Nein, ist auch keine Komödie. Auf gar keinen Fall eine Komödie. Was ist es? Es ist mehr ein Drama. Okay. Es ist aber schon ein etwas anderes Drama. Also die Kameraeinstellungen sind auch wirklich sehr, sehr schön. Die Kamera ist gut genutzt. Es sind nicht mehr so ellenlange Szenen, wie er es vorher gemacht hat. Ich habe ja, wie schon gesagt, dass er da irgendwie so seinen eigenen Stil entwickelt. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine schöne Szene, die hat mich früher schon sehr beeindruckt, obwohl ich da noch gar nicht auf so Sachen geachtet habe. Wahrscheinlich beeindruckt die mich auch nur deswegen noch. Könnte auch total plakativ und blöd sein. Aber er steht vor diesem Mini-Piano. Und dann wird er einmal komplett von rechts gefilmt. Dann gibt's einen Schnitt von 180 Grad. Selbe Stelle. Von der anderen Seite. Und dann genau 90 Grad von vorne. Und vorher wurde er genau von hinten. Dann haben die quasi einmal wie so ein Quadrat um ihn rum gefilmt. Mhm. Und im Schnitt sieht das total schön aus. Aber, und er ist immer genau in der Mitte. Was dann halt zeigt, wie er da so alleine rumsteht, aber trotzdem verwirrt ist und ich weiß gar nicht, was das genau ausdrückt, ist auch nicht wichtig. Sieht auf jeden Fall schön. Aber gut, auf jeden Fall. Nee, es ist auch sehr gut, deswegen hat er ja auch die in Cannes, was ist denn das, der Preis für die beste Regie in Cannes? I don't know. Irgendeine Palme? Keine Ahnung. Nee, ist total großartig. Es ist auch schade, dass er so unterschätzt ist. Ich denke, es liegt tatsächlich auch an Adam Sandler. Der teilweise auch zu krass spielt, wirklich. Paul Thomas Anderson-Filme sollte man sich aber auf jeden Fall mal angucken. Du auch, Benedikt, guck dir auch. Ja, das klingt auch auf jeden Fall so, als würde ich das sehen wollen. Ich habe mir irgendwann mal aus Jux und Dollerei auf YouTube irgendjemand hat erstellt einen Soundfetzen, wie jemand durchs Leben geht, der, ich weiß gar nicht mehr, schizophren ist. Ich weiß nicht, ob es das war, wo man unendlich viele Stimmen gleichzeitig hört. Und die quasi die ganze Zeit, ach, das ist irgendwie 2-3 Minuten geht dieser Sound fetzen da. Mhm. Und du sitzt halt quasi in deinem Zimmer und hast eine Geräuschkulisse, die irgendwie U-Bahn, Insassen und Bar und Mensa und irgendwas gleichzeitig ist und versuchst sich dann zu konzentrieren und irgendwas zu machen und das ist nicht ganz so einfach. Das finde ich interessant auf jeden Fall. Und wenn das gut dargestellt ist, freue ich mich da quasi. Ist auf jeden Fall auch, ich meine, es ist quasi angedeutet, dass es ein bisschen autistisch ist, ja. Weil du als Autist ja auch nicht wirklich filtern kannst. Und auch, wer kann nicht wirklich gut mit Leuten reden, der ist sozial auf jeden Fall sehr stark gehemmt. Auch wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht. Er hat ja Mitarbeiter, aber die sind auch alle irgendwie ein bisschen skeptisch. aber es ist ja tatsächlich so, dass du die Geräusche deiner Umgebung nicht so gut rausfiltern kannst. Dann, wenn du, ich kenne mich jetzt auch nicht so super aus, das ist jetzt total die Laiennummer, ich sollte mich wahrscheinlich auch davon distanzieren. Aber wenn du dich von deinen Aussagen eben nicht distanzierst, dann werde ich mich von der jetzt auch nicht distanzieren, die nämlich nicht ansatzweise so schlimm ist. solche Optionen haben wir. Nee. Aber Punch Drunk Love ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr guter Film. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Vielleicht mein Lieblings-Paul Thomas Anderson-Film, aber es schwankt immer so ein bisschen zwischen denen. Vom Boogie Nights bis Punch Drunk Love. Also Magnolia hab ich als erstes von ihm gesehen, der hat mich immer sehr, sehr beeindruckt. Den habe ich auch x-mal gesehen. Punch Drunk Love habe ich, glaube ich, öfter gesehen, aber auch nur, weil der kürzer ist. Da hat mich immer Zeit für so einen 3-Stunden-Film. Aber Magnolia ist auch auf jeden Fall großartig. Hat er auch selber gesagt, das ist wahrscheinlich der, so im Guten und im Schlechten, das ist wahrscheinlich der beste Film, den er jemals machen wird. Hat er gesagt, nachdem er Magnolia gemacht hat. Das ist natürlich eine sehr, sehr blöde Aussage ist, wenn du noch vorhast, weitere Filme zu machen. Aber auf jeden Fall auch eine ehrliche. Ist aber auch definitiv ein schwieriger Typ, Paul Thomas Anderson. Der auch in Interviews, ich habe mal so ein paar Interviews mit ihm gesehen, und wenn du da nicht sagst, was ihm gefällt, dann wird der unmöglich. Interviews zu Punch Drunk Love gesehen. Der eine hat gesagt, ja, irgendwie so, der Charakter ist ja sehr verwundbar und keine Ahnung. Hat er gesagt, ja, ja, stimmt, das macht mich so glücklich, dass sie das jetzt sagen. Genau das wollte ich damit sagen. Und ein anderer Typ hat was Falsches gesagt. Irgendwie gesagt, ja, meinen sie das und das damit? Und er, nein, nein, überhaupt nicht. Sie haben gar nicht verstanden. Gar nicht verstanden, wovon ich rede. Naja. Und mir fällt gerade auf, scheiße, wir sind ja schon bei knapp 1 Stunde 20 Minuten, aber wir müssen unbedingt noch über das Old Boy Remake reden. Ah, oder wie wir es nennen? New Boy. Ja! Yeah! Ja gut, wenn wir noch 10 Minuten machen, dann haben wir ja, ne? Ja, ne, das ist, glaube ich, in einem erträglichen Maß. Ja, sollen wir noch? Ich mag es ja, also, absolut nicht. Benedikt hat mich angeschrieben, also an dem Tag, an dem er rauskam, war das ja relativ, der Trailer, ja. Meine ich jetzt. Als der Trailer rauskam, war das ein riesen Lauffeuer im Internet und er hatte mich irgendwie angeschrieben, nachdem ich ihn schon gesehen hatte. Und, hast du das gesehen? Was soll die Scheiße? Wie kann das denn sein? Das ist doch nicht richtig. Wie können wir das verhindern? Aber ich muss sagen, ich bin gar kein so großer Gegner von Remakes. Oh, snap. Oh, snap. Marius, was fällt dir ein? Nein, es ist tatsächlich... Ja, was fällt dir ein? Ohne Witz. Nee, ich war früher immer ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr großer Gegner, weil es auch teilweise was unnötig ist. Aber vor allem in Serien. Ich habe sowohl Infernal Affairs als auch Departed gesehen. Und auch wenn ich es am Anfang nicht wahrhaben wollte, Departed ist der deutlich bessere Film. Es ist einfach so. Departed ist ein guter Film. Es ist bei weitem nicht Scorseses bester. Aber es ist ein sehr guter Film, der nicht unbedingt die ganzen Oscars verdient hat, aber der sie auf jeden Fall mehr verdient hätte als Infernal Affairs. Was nicht heißt, dass ich asiatische Filme nicht mag. Das habe ich ja schon klargestellt, dass es alles andere als so ist. Aber Infernal Affairs ist einfach nur ein guter Polizeithriller mit einer sehr, sehr, sehr interessanten Prämisse. Und die Party geht einfach drüber hinaus. Es ist auch über das Genre hinaus ein guter Film, der auch viel zu schnell geschnitten ist, weil da viel zu viel Geschichte ist für die 2,5 Stunden, die der hat und so weiter. Aber ist auf jeden Fall besser als Infernal Affairs. Es tut mir leid, Leute, die das jetzt... Wir haben ja immerhin mindestens... wir haben ja im Moment haben wir 15 Abonnenten, die vielleicht die das dann auch möglicherweise hören. Zuhören, weil ich die alle verschreckt habe. Ja, kann natürlich sein. wir hatten ja mal 18. Das schwankt immer so, geht immer rauf und runter. Erstmal hallo an unsere Abonnenten und danke fürs Abonnieren. Das ist sehr lieb. Auf jeden Fall. Ihr gebt uns Wenn Mut. Ihr jetzt noch hier seid, auch auf jeden Fall fette ja. Props und so. Aber Oldboy nochmal, ich werde es vermutlich mir dann antun irgendwann, vielleicht nicht im Kino, aber nachher. Aber ich mag allein den Schauspieler schon nicht. Und wie soll man denn das nochmal so, ja, jetzt habe ich Oldboy geguckt und habe da Twists und Spannung und so, aber das, wie wollen die das denn machen in der Ami-Version? Die wollen auch ihr BBCs Utopia, eine super gute Miniserie, nochmal neu machen. Der einzige Hoffnungsschimmer, der da aufleuchtet, ist, dass das von HBO geplant wird. Aber was zur Hölle? Warum würde man ein perfektes Produkt einfach noch... nein, nein. Ich bin sehr, ja, sehr skeptisch dem New Boy. Es ist schwierig. Was die Sache auf jeden Fall in meinen Augen schwer macht, ist, dass ich Spike Lee als Regisseur nicht für so kompetent halte wie Park Chan-wook. Das ist eben die Sache. Martin Scorsese ist ja, was Regiearbeit angeht, eine Top-Notch, weißt du? Viel höher geht's ja nicht. Was ich bei dem Hongkong-Regisseur von dem einen nicht weiß, wie gut er wirklich ist, ist mir, ich hab mir wahrscheinlich mit dem das jetzt sowieso schon verschissen und mit seinen Fans. Aber Spike Lee hat schon in der Summe und im Durchschnitt wesentlich schlechtere Filme gemacht als Park Chan-wook. Ich ziehe da Stoker mit rein. Also Stoker ist, glaube ich, ich sage immer, Stoker ist Park Chan-wooks schlechtester Film. Und der ist schon deutlich besser als Spike Lees schlechtester Film. Der war auch unglaublich gut. Finde ich nach wie vor. Auch wenn ich ihn noch nicht so lange kenne. Aber ich finde, der Trailer sah nicht super schlecht aus. Also, vielleicht sage ich auch nachher, das ist der ultimative New Old West Side East Side Old Boy, aber im Moment stehe ich dem Ganzen sehr kritisch gegenüber. Vor allem, weil die ja alles nochmal rebooten und neu und irgendwas. Und vielleicht die Ausnahme mit Regel und so, ich weiß es nicht. Die neuen Batman-Filme sind besser als die alten Batman-Filme. Ja, und jetzt wollen sie Superman-Batman-Crossover irgendwas machen. Ja. Was soll das denn kaputt? Ja, das ist ja alles nur, weil Avengers so ein Riesending war. Ja. Ich werde es vermutlich auch gucken, ne? Nee, ich nicht. Ah, doch. Ja, wobei diese. Das haben ist wir, Man of Steel schon. Ja, haben wir über den aktuellen Superman schon gesprochen? Der war auch nicht gut. Ja. Ja, der war. Nee. In der letzten Folge, glaube ich. Also, es kommt auch darauf an, wer den neuen Batman dann spielt. Michael Fassbender zum Beispiel, fände ich sehr gut. Der Superman steht ja schon fest quasi und das war. Ja, ich meine, es ist wirklich so wichtig, wer Batman spielt, weil ich finde. Ja, also, wenn das kein schönes Kinn ist. So. Gut hat. Ja, hat er das auch nicht gemacht. Aber das Kinn, hallo, das Kinn war wunderschön. Und die Stimme, ein Batman. Ja, ja. Die Leute von Gotham haben mir gerade gezeigt. Wer ist Rachel? Rachel! Ach ja. Fand ich jetzt auch nicht so gut. Ich finde, bei Batman-Filmen ist es nicht unbedingt wichtig, dass du ein guter Batman bist. Ja. Naja, aber um nochmal auf Oldboy zurückzukommen. Was ich mich frage ist, es ist ja schon ein sehr gewagter Film, Oldboy, was manche Sachen angeht. Ich weiß nicht, ob du es in Amerika einfach so machen kannst. Ich weiß aber nicht, ob der heutzutage noch so gewagt ist. Oldboy? Ja. Also wir wollen Oldboy ja nicht spoilern. Aber es gibt da einen gewissen Twist, Benedict. Ja, aber genau das meine ich ja. Das twistet ja nicht mehr jetzt im ja gut, E-Mail. Aber dann kannst du auch sagen, Oldboy, kannst du dir nur einmal angucken. Ich guck mir den immer mal wieder an, der ist immer noch du gut. Du kannst auch... No, nicht jeder Mensch, der den neuen Oldboy sieht, hat schon den alten Oldboy gesehen. Das ist ja noch gesehen. Schlimmer. Ich meine gut, es ist auch ein Argument, das stimmt schon, weil im Prinzip raubst du den Leuten die Erfahrung. Das ist das absolute Totschlagargument. Weil ich habe nämlich auch den Watchmen-Film gesehen, bevor ich den Watchmen-Comic gelesen habe. Ja, jetzt wird es aber Nerds beschieben. Das ist einer von den, weiß ich nicht, 5 Comics, die ich gelesen habe. Nerd. Danke. und der Watchmen-Comic ist halt auch 10.000 Mal besser als der Film. Ich habe den Film gesehen und habe gedacht, naja, das ist jetzt alles andere als ein guter Film, aber die Geschichte ist interessant. Lies du mal den Comic, weil der ist super billig. Kostet irgendwie nur 12 Euro. Für 400 Seiten. Und der Comic ist halt echt, der ist super, super, super gut. Walking Dead Comic aber ist nochmal was anderes. Aber der Twist am Ende hat mich halt nicht mehr geschockt. Und der hätte mich wahrscheinlich 10.000 Mal mehr geschockt als im Film, weil der im Film nicht so gut aufgebaut ist wie im Comic. Ja, dazu werde ich irgendwann noch was sagen können in Game of Thrones. Ich spoiler ungefähr nichts davon. Jetzt muss es nur ganz kurz. Es verfolgt mich immer noch. Ich habe die Serie geguckt, jetzt, soweit man sie gucken kann, und mir jetzt danach die Bücher bestellt. Und da sind auch Szenen, wo ich denke, das kann man im Buch niemals so darstellen. Durch diese Kameraeinstellung, durch die Musik vor allem, durch die Untermalung, durch das großartig Geschauspielerte. Wenn ich da sitze und lese und das nur in meinem Kopf stattfindet, dann kann das ja eigentlich nicht so krass sein. Aber alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, die das Buch gelesen haben, haben gesagt und die Serie auch gesehen haben, dass es im Buch noch mal 10-mal so schlimm oder so. Und ich habe einfach Schiss davor, das zu lesen, weil ich glaube, dass ich dann irgendwie einen Monat lang mit Depressionen kämpfen muss oder so. Also da, ne? Ich bin gespannt. So, du darfst wieder. Nee, guck mal, ich glaube, wir sind jetzt auch an einem echt guten Zeitpunkt. Das ist ein gutes Schlusswort. Also wir werden, glaube ich, noch mal drüber reden, über Remakes und Reboots und ich glaube alles, auch, wenn es soweit ist. Vorausgesetzt, naja, uns gibt es dann noch. Uns wird es immer geben. Wir haben immerhin mindestens 15 Abonnenten. Dankeschön. Empfehlt uns übrigens weiter, wenn ihr das überhaupt hört. Weil Abonnenten hören natürlich. Also die Sache ist ja die, du hast halt die Abonnenten, von den Abonnenten hört natürlich nicht jeder, aber nicht jeder Zuhörer abonniert. Ja. Das heißt, ich denke, wir haben schon so eine Zuhörerzahl von 15 Leuten. Unglaublich. Hi. Hallo, 15. Ihr habt es nicht gesehen, aber ich habe gezwinkert. Ich habe es gespürt. Ja. Ich glaube, wir können unseren Roboter doch steuern. Nee, ich glaube nicht. Wirklich nicht. Das wird schon total goofy aussehen, wenn du da bist, 10 Meter groß und ich einen. Ja, gut. Ich bräuchte halt eine größere Kabine. Jedenfalls sage ich dann in dem Fall, das war, sieh dir das an. Mein Name ist Mario Zoom. Mein Name ist Benedikt Malon. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend noch. Auch das noch. Fertig, stopp, okay.